Ich habe mich bisher davor gedrückt, dir mehr über Nieves zu erzählen, weil das für mich sehr schmerzhaft ist, Camillo. Sie hatte Klugheit, Entschlossenheit, Mut, Großherzigkeit, Esprit, eine einnehmende Stimme und Schönheit. Ich liebte sie von ganzem Herzen. Aber meine Liebe konnte mit der Vergötterung durch Julian nicht mithalten. Nieves war der einzige Mensch auf der Welt, den Julian mehr liebte als sich selbst. In dem Jahr, in dem ich mit Julian umgeben von Mafiosi, Verschwörern und Geheimagenten in der scheußlichen Rosa Villa lebte, war Nieves theoretisch auch dort. Aber ich sah sie so gut wie nie. Das Anwesen lag weit vom Stadtzentrum entfernt und sie übernachtete oft bei Freundinnen oder sagte das jedenfalls. Manchmal fand ich sie in einem der Liegestühle am Pool, wo sie Piña Colada trank und sich von einer langen Nacht erholte. Dann wieder war sie spät nachts vom Alkohol und vermutlich auch von Drogen derart außer Gefecht gesetzt, dass sie kein Auto mehr fahren konnte. Und wenn sie niemanden fand, der sie nach Hause brachte, rief sie Julian an, damit er sie abholte. Ihren Kater linderte sie mit Kokain, das er immer griffbereit hatte und für so harmlos hielt wie Zigaretten. Meine Tochter sang in Nachtclubs und Casinos, die offensichtlich von der Mafia kontrolliert wurden. 2 Jahre später wurde Nieves in einer dieser Kaschemmen von einem Kerl entdeckt, der ihr Liebe und Bühnenerfolg versprach und sie von einem Tag auf den anderen mit nach Las Vegas nahm. Er hieß Joe Santoro und behauptete, er sei Agent, war aber bloß ein erfolgloser Schauspieler. Einer von diesen gut aussehenden jungen Amis, wie es sie haufenweise gibt. Nicht besonders helle, dafür aber bedenkenlos. Nieves packte heimlich ihre Sachen und ging, ohne ihrem Vater etwas zu sagen. 2 Tage später, als er bereits bei der Polizei gewesen war, um sie als vermisst zu melden, rief sie ihn aus Las Vegas an. Rasend vor Zorn und Eifersucht machte Julian sich sofort auf den Weg, um sie zurückzuholen. Ich glaube, dass ihre Zellen etwas wahrnahmen, was sich ihr Kopf nicht eingestehen konnte, dass sie fliehen musste vor der Leidenschaft ihres Vaters und ihrer Fixierung und Abhängigkeit. Sie kappte alle Verbindungen auf einmal, weigerte sich, mit ihm nach Miami zurückzugehen oder irgendeine Unterstützung von ihm anzunehmen. Er bot ihr an, was immer sie wollte, versprach, ihr jeden Wunsch zu erfüllen. Er bettelte, erniedrigte sich, weinte. Aber nichts brachte den Entschluss seiner Tochter ins Wanken. Da begriff er, dass sie haargenau war wie er selbst. Unbezähmbar, tollkühn und entschlossen. Ohne jede Rücksicht auf andere das zu tun, was sie wollte. Sie war der Spiegel, in dem er sein Bild sah. Er beauftragte einen Detektiv damit, seine Tochter im Auge zu behalten. Und dieser Roy Cooper sollte in deinem Leben noch eine entscheidende Rolle spielen, Camillo. Er war im Gefängnis gewesen und, wie ich erfuhr, ein Fachmann für Erpressung, wobei sich mir nicht erschloss, ob er seinen Lebensunterhalt mit Erpressung verdiente oder damit, dass er Fälle von Erpressung aufklärte. Roys Berichte brachen Julian das Herz. Eine Weile war sie mit Joe Santoro zusammen, trennte sich aber bald von ihm oder er sich von ihr. Jedenfalls saß Nieves danach auf der Straße. San Franciscos berühmter Summer of Love lag schon 2 Jahre zurück, aber die Gegenkultur der Hippies blühte in vielen Städten im Land weiter, auch in Las Vegas. Nieves schloss sich dieser bunten Gruppe von jungen Männern und Frauen aus der weißen Mittelschicht an, die sich für ein Leben als Bettler entschieden hatten, mit freier Liebe, psychedelischer Musik und Drogen. Roy blieb ihr auf den Fersen und berichtete Julian regelmäßig. Auf seinen Fotos sah man Nieves in lumpenartigen, mit kleinen Spiegeln verzierten Sachen und Blumen im Haar, mit einer Handvoll Jugendlicher gegen den Vietnamkrieg demonstrieren. Im Lotussitz zu Füßen eines zotteligen Gurus sitzen oder in einem Stadtpark Balladen singen und um eine kleine Spende bitten. Sie schlief in WGs, auf der Straße, in einem schrottreifen Auto, eine Nacht hier, die nächste Nacht dort. Ein Nomadendasein, wie es unter Jugendlichen damals nicht selten war. Sie überließ sich dem Reiz zielloser Freiheit, der Liebe für einen Tag und dem Rausch des Nichtstuns. Sie übernahm die von Indien inspirierte Ästhetik, die Ideen von Gleichheit und Kameradschaft, interessierte sich aber weder für fernöstliche Philosophie noch für die politischen und gesellschaftlichen Forderungen der Bewegung. Roy hatte Anweisung, dafür zu sorgen, dass sie keinen Hunger litt und sollte sie, so gut er konnte, beschützen, ohne dass sie mitbekam, dass ihr Vater dahinter steckte. Was einfach war, weil Nieves umnebelt von Marihuana und LSD lebte. In ihrer Gier, alles auszuprobieren und das Leben bis zur Neige auszukosten, fing sie irgendwann an, auch Heroin zu sniffen. Julians Idee war, Nieves an der langen Leine zu lassen, bis sie ganz unten wäre, um sie dann retten zu können. Roy verlor den Überblick über die vielen Männer, mit denen Nieves Gelegenheitsbeziehungen hatte. Ihre Namen herauszufinden lohnte sich nicht. Sie blieb nie länger als 3-4 Tage beim selben. Eine Ausnahme war nur Joe Santoro, der mit einer gewissen Regelmäßigkeit in Nieves Leben auftauchte und wieder daraus verschwand. Er war kein Hippie wie die anderen. Er dealte mit Methamphetamin und Heroin in Kleinstmengen, sodass die Polizei ihn in Ruhe ließ. Wir werden nie erfahren, ob Nieves über ihn ans Heroin kam oder er sie nur versorgte, wenn sie am Durchdrehen war. Der Weg der Sucht ist gerade und gut asphaltiert. Nieves legte ihn schnell zurück. Ich erfuhr von all dem erst nach einem Jahr, weil Julian mir am Telefon oder wenn er auf Besuch kam, versicherte, Nieves gehe es gut. Sie teile sich eine Wohnung mit 2 Freundinnen und studiere Kunst. Ich hätte mir nachfragen sollen und habe es nicht getan. Ich bin auch schuld. Julian und mich hielt nur die lange Gewohnheit zusammen, aus der heraus wir uns hassten und begehrten. Und Nieves natürlich. Von jeder Reise, die ich in diesen Jahren nach Miami unternahm, brachte ich den festen Vorsatz zurück in mein Haus in Sacramento oder in die Wohnung von Juan Martin und mir in der Hauptstadt, dass ich Julians Ruf nie wieder Folge leisten würde. Aber dann wurde ich unvermeidlich rückfällig, wie ein durch Schläge abgerichteter Hund. Mein Bruder José Antonio und Miss Taylor waren die einzigen, die von dem Missbrauch durch Julian wussten. Und immer wieder machten sie mir Vorhaltungen, dass ich das zuließ. Ihr Drängen brachte mich schließlich ins Sprechzimmer eines Analytikers, der mir helfen sollte, mich aus dieser zerstörerischen emotionalen Abhängigkeit zu lösen. Dr. Levy war Jude, hatte in Wien bei C.G. Jung studiert, an der Universität gelehrt und mehrere Bücher veröffentlicht. Eine Koryphäe. Er muss um die 80 gewesen sein, oder vielleicht war er auch jünger und bezeichnet von dem, was er durchgemacht hatte. Er kannte Julian, weil er einer der Einwanderer gewesen war, die Julian nach dem Krieg mit seinem Wasserflugzeug heimlich ins Land gebracht hatte. Er hatte seine gesamte Familie in den Vernichtungslagern verloren, doch hatte die Trauer ihn nicht bitter gemacht. Vielmehr war er erfüllt von Mitgefühl für die Schwäche des Menschen. Mich beschämte es, einem Holocaust-Überlebenden mit meinen erbärmlichen Liebesproblemen die Zeit zu stehlen. Aber er beruhigte mich mit einem einzigen Blick. »Mein Leben ist belanglos gewesen, Dr. Levy. Ich habe nichts getan, was der Rede wert wäre. Ich bin Mittelmaß sagte ich einmal in einer Sitzung. Er antwortete, jedes Leben sei belanglos und abhängig davon, mit wem wir uns verglichen, seien wir alle Mittelmaß. »Wozu wollen Sie ein erschütterndes Leben, Violetta?«, fragte er mich. »In China gibt es einen dazu passenden Fluch. Du sollst ein spannendes Leben haben. Der entsprechende Segenswunsch wäre, du sollst ein belangloses Leben haben.« Dank Dr. Levy, der mich an die Hand nahm, gelang mir schließlich die Trennung von Julian. Das ging nicht schnell. Es war ein langer Weg der Innenschau, der mit meiner Kindheit im großen Haus der Kamelien begann, wo ich meinen toten Vater gefunden hatte, der mich durch die Landschaft meiner Erinnerung führte, zu Miss Taylor, meinen Tanten, dem Hof der Rivas, der kleinen Wanderschule, dem Angriff von Pascual Frère vor dem Torito mich gerettet hatte, weiter zu Fabian, Julian und meinen Kindern, bis ich bei meinen 50 Jahren angekommen war, ermüdet vom Kampf und von der Einsamkeit. Ich begann damit, dass ich Julian ankündigte, er könne ab jetzt nicht mehr auf mich zählen, wenn er sich in Schwierigkeiten gebracht hatte, Geld für seine Extravaganzen brauchte, seine Schulden nicht bezahlen konnte, für seine Buchhaltung ein Wunder benötigte oder die Scherben eingesammelt werden mussten, die er auf seinem Weg hinterließ. Erst hielt Julian alles für eine der leeren Drohungen, die ich seit Jahren immer wieder ausstieß. Aber diesmal hatte ich Dr. Levy, der mir den Rücken stärkte. 2 Monate bettelte Julian, ich solle nach Miami kommen und ihm helfen. Dann fand er sich damit ab, dass er das Puzzle dessen, was er seine Unternehmungen nannte, was aber in Wahrheit eine Reihe von Drogen- und Ganovengeschäften waren, in andere Hände legen musste. Diese Hände gehörten Zoraida Abreu, der jungen, langjährigen und gutwilligen Geliebten, mit der ich im Hotel Fontainebleau Martinis getrunken hatte. Eine perfekte Wahl, denn sie war gelernte Buchhalterin, überaus effizient, verschwiegen und genauso bereit, ihn aus Liebe zu unterstützen, wie ich das gewesen war. Nur dass sie, wo ich eher instinktiv mit dem Zahlenwirrwarr seiner parallelen Buchführung gerungen hatte, methodisch vorging und sich mit den einschlägigen Gesetzen in den USA umfassend auskannte. Sie wusste, die geheimen Konten zu führen, Steuern zu vermeiden und Geld zu waschen. Julian war mit ihr viel besser bedient als mit mir. Dass es Zoraida gab, war für mich ein Segen, weil es mir half, die letzten Gefühlsbande zu Julian zu kappen. Julian kam jetzt häufig ins Land, auf streng geheimen Missionen, die etwas mit dieser deutschen Gemeinschaft zu tun hatten, der Colonia Esperanza, wie er mir sagte. Ich machte ihn darauf aufmerksam, dass sie so streng geheim wohl nicht sein konnten, wenn er mir davon erzählte, während wir in einem Lokal am Hafen Austern und Seeigel aßen. »Du bist doch ein Teil von mir, Violetta. Niemand kennt mich so gut wie du. Vor dir habe ich keine Geheimnisse«, sagte er. Ich verkniff mir die Frage, ob er welche vor Zoraida hatte, weil er besser nichts von der ungewöhnlichen Verschwisterung zwischen ihr und mir ahnte. Julian sah seinen Sohn fast nie. Juan Martin entschuldigte sich mit seinem Studium und lehnte freundlich die seltenen Einladungen nach Miami ab. Und wenn Julian in der Hauptstadt auftauchte, trafen sie sich so wenig wie möglich. Beide vermieden jedes tiefergehende Gespräch, vor allem über Politik, weil sich an diesem Thema die gegenseitige Abneigung entzündete. Für Julian war sein Sohn eine fortwährende Enttäuschung. Und für Juan Martin war sein Vater ein Schuft, der sich an den Yankee-Imperialismus verkauft hatte. Gerade hatte ein Sozialist die Präsidentschaftswahl gewonnen, als Kandidat eines Bündnisses aus linken Parteien, für das Juan Martin ermüdlich Wahlkampf gemacht hatte. Sein Vater war überzeugt, er werde sich höchstens ein paar Monate an der Regierung halten, weil ihn weder die Rechte noch die Vereinigten Staaten dulden würden. Aber statt Juan Martin das ins Gesicht zu sagen, nahm er den Umweg über mich. »Sag deinem Sohn, er soll aufpassen. Dieses Land wird kein zweites Kuba. Es könnte ein Blutbad geben.« Ich musste nicht fragen, woher er das wusste. Es war Roy, der Mann, den Julian als Privatdetektiv angestellt hatte, der Nieves das Leben rettete. Roy rief Julian aus dem Krankenhaus an. In Miami war es fast Mitternacht. »Die Kleine ist ganz unten, kommen Sie schleunigst«, sagte er. Julian landete gegen Mittag des nächsten Tages in einem kleinen Jet, den ihm einer seiner Kunden zur Verfügung gestellt hatte, auf einem Privatflughafen. Als Nieves zwei Tage später aus dem Krankenhaus entlassen wurde, brachten er und Roy sie auf dem kürzesten Weg zu dem Flugzeug. Von der Überdosis, die sie fast umgebracht hätte, hatte sie sich erholt, litt aber unter fürchterlichen Entzugserscheinungen. Die zwei Männer konnten sie kaum festhalten. Die Verzweiflung verlieh ihr übermenschliche Kräfte. Im Flugzeug spritzte Julian ihr ein Beruhigungsmittel, um sie nach Miami zu bringen und in eine Entzugsklinik einzuweisen. Da erst rief Julian mich an, um mir zu berichten, was vorging. Ich besuchte sie, so oft mir das gestattet war. Zu Beginn zweimal in der Woche und später fast täglich. Ich bekam den Horror ihres Entzugs mit, die schrecklichen Angstzustände, die Schlaflosigkeit, die Krampfanfälle, die Magenschmerzen, den kalten Schweiß, das Erbrechen und das Fieber. In den ersten Tagen hatte man ihr Beruhigungs- und Schmerzmittel gegeben, aber irgendwann musste sie die Qualen des kalten Entzugs durchstehen. Noch am Tag ihrer Volljährigkeit verschwand sie aus der Klinik. Sie nahm nur die Kleider mit, die sie am Leib trug, und die $500, die ihr Vater ihr trotz der Warnungen des Therapeuten zum Geburtstag geschenkt hatte. Wir vermuteten, dass sie nach Las Vegas zurückgekehrt war, wo sie ein Netz von Verbindungen besaß, aber Roy konnte sie nicht finden. In diesen 3 Monaten drehte sich mein Leben um Nieves, aber ich stand in regelmäßigem Kontakt mit José Antonio. Der sozialistische Präsident hatte ein Programm für eine Grundversorgung mit Wohnraum gestartet. José Antonio nahm an einer öffentlichen Ausschreibung teil, bürgte mit langjähriger Erfahrung und damit, dass er sich mit der Perfektionierung von Fertighäusern einen Namen gemacht hatte. Casas Rusticas war das bevorzugte Bauunternehmen von jungen Leuten aus der Mittelschicht, die sich unter großen Anstrengungen ihr erstes Eigenheim kauften. Aber das würde sich ändern, wenn die Ärmeren in Elendsiedlungen in ähnlichen Häusern lebten. »Du darfst nicht vergessen, was bei uns für ein Klassendünkel herrscht, Bruder. Wir bauen die gleichen einfachen Strandhäuser, aber in anderen Farben und unter anderem Namen.« »Wir nennen sie Mikasa Propia. Einverstanden?« schlug ich vor. Trotz der gewonnenen Ausschreibung zählten José Antonio und Anton Kusanovic zu den Gegnern der Regierung, wie alle Unternehmer und alle unsere Freunde und Bekannten. Ich tat es meinem Bruder gleich und wählte die Rechte. Mit der Linken sympathisierten nur mein Sohn und Miss Taylor, die auch mit Anfang 70 ihrer mit Teresa Rivas geteilten politischen Leidenschaft treu blieb und sich von ihrer Rolle als Ehefrau meines Bruders in dieser Hinsicht nicht bändigen ließ. Juan Martin hatte die Uni gewechselt, weil die katholische nichts für ihn war, wie er mir erklärte, und studierte jetzt Journalismus an der Universidad Nacional, noch so ein Nest von Roten, wie sein Vater sagte. Die Politik nahm ihn so stark in Anspruch, dass er kaum Lehrveranstaltungen besuchte. »Wie kannst du die Rechte wählen, Mama? Siehst du die Ungleichheit und die Armut im Land nicht?« sagte er. »Ich nahm sie schon wahr, aber ich konnte nichts tun. Glaubte, da müssten sich die Regierung oder die Kirche kümmern. Ich leistete meinen Beitrag, indem ich unsere Arbeiter und Angestellten beschäftigte. Es musste viel passieren, damit ich in der Wirklichkeit landete, Camillo. In den schwierigen Jahren schaffte ich es, nicht zu sehen, nicht zu hören und nicht zu sagen. In den langen Jahren der Diktatur hätte ich so weitergemacht, hätte die Unterdrückung mich nicht persönlich mit voller Wucht getroffen. Nieves blieb mehrere Monate verschwunden. Julian ließ in Miami alle seine Beziehungen spielen, um sie zu finden, entdeckte in der Stadt aber nicht die geringste Spur von ihr. Ich stieg auf der Suche nach ihr hinab in die Welt der Obdachlosen und Süchtigen und begab mich in das höllische Leben auf der Straße. Julian hatte davon keine Ahnung. Seine Beteiligung an Drogenhandel und kriminellen Geschäften spielte sich auf einem anderen Niveau ab. Damit war ich mehrere Wochen beschäftigt. Die schlimmsten Wochen, die du dir vorstellen kannst, Camillo. Und alles, was ich in Erfahrung brachte, war, dass kein Mensch Nieves kannte. So standen die Dinge, als Roy anrief, weil er glaubte, er habe sie in Las Vegas gefunden. Er hatte schon aufgehört, nach ihr zu suchen, stieß dann aber zufällig auf Joe Santoro. Und als er ihm folgte, traf er auf Nieves. Julian und ich flogen sofort hin. Die junge Frau, die Roy gesehen hatte, war nicht mit den spärlichen Resten der Hippie-Bewegung unterwegs, sondern arbeitete zusammen mit ein paar anderen Jugendlichen beiderlei Geschlechts auf dem glitzernden Strip. Die Monate in der Entzugsklinik in Miami waren ohne Wirkung geblieben. Nieves war in ihr früheres Leben zurückgekehrt, einsamer und perspektivloser denn je. Julian lud Nieves und mich ins Caesars Palace ein, wo ich mir ein Zimmer mit meiner unmöglich zu fassenden Tochter teilte, weil die sich weigerte, in der Suite ihres Vaters zu schlafen, die über zwei Schlafzimmer und einen Salon verfügte, einen weiten Blick über die künstliche Stadt bot und in der sogar ein Konzertflügel Platz hatte, der angeblich dem glamourösen Liberace gehörte. Ich fühlte mich Nieves gegenüber befangen, schuldig und beschämt. Ich sah mich mit ihren Augen, hart verurteilt und gering geschätzt. Die kurze Atempause im Caesars Palace endete je, als sie genug Geld von ihrem Vater bekommen hatte. Sie klaute mir meine Armbanduhr, eine Goldkette und den Pass und war erneut verschwunden. Diesmal wusste Julian, wo er sie suchen musste. Und zusammen mit Roy und einem weiteren Helfer entführte er Nieves ein zweites Mal. Gewaltsam. Anders kann man das nicht nennen. Nieves war am frühen Abend auf der Straße unterwegs und als neben ihr ein Wagen hielt und sie hinging, weil sie dachte, es sei vielleicht ein Kunde, stiegen Roy und der andere gleichzeitig aus, warfen ihr eine Jacke über den Kopf und zerrten sie auf die Rückbank. Ihr Vater brachte Nieves in eine psychiatrische Klinik, etwas außerhalb einer Stadt in Utah, wo man sie in eine Zwangsjacke steckte und in eine gepolsterte Zelle sperrte. Sie war bereits volljährig und ihr Vater zu einem solchen Vorgehen nicht befugt. Aber für Julian war nichts unmöglich. Er setzte seinen Willen immer irgendwie durch, sei es mit Geld, sei es über vertragte Verbindungen, dieses Gefüge aus Geben und Nehmen. Einen Tag später sagte mir Julian, was er getan hatte und meinte, wir sollten nach Miami zurückkehren. Nieves würde uns nicht brauchen. Die Klinik werde uns Bescheid geben, wenn sie entlassen werde und wir sie abholen könnten. Bis dahin hätten wir Zeit, uns zu überlegen, wie ihr zu helfen wäre. Zunächst müsse sie aber von ihrer Sucht geheilt sein. Wieder schloss er mich aus dem Leben meiner Tochter aus. »Nein, Julian, ich bleibe in ihrer Nähe«, sagte ich. Wir stritten uns wie üblich, aber am Ende lenkte er ein. Wenn das so ist, bitte ich Roy, dass er dich hinbringt. Ich möchte nicht, dass du den Bus nimmst. Die Klinik war ein klosterähnlicher zweistöckiger Betonbau inmitten eines Gartens aus Steinen und Kakteen hinter einem Zaun aus Holz und Büschen. Ringsum gab es nichts Bewohnbares, nur eine endlose Wüste aus Sand, Felsen und ausgetrockneten Salzseen. Uns empfing eine Frau, die sich als die Geschäftsführerin vorstellte und mir erklärte, sie könne über diesen Fall ausschließlich mit Herrn Bravo sprechen. Und was mich betraf, habe sie von ihm keinerlei Anweisung bekommen. Man erlaubte mir nicht, Nieves zu sehen oder mit den Ärzten zu reden. Ich wartete schon am Morgen am Empfang der Klinik, bis sie mich abends hinauswarfen, weil ich überzeugt war, dass sie meiner Tochter übel mitspielten. Mir schwante, dass ihr hier nicht geholfen, sondern dass sie bestraft wurde. Der Drachen hatte Mitleid mit mir, als sie mich dort Tag für Tag sitzen sah, bot sie mir immer neue Tassen Tee und Kekse an und sagte, mit Nieves sei alles in Ordnung, sie ruhe sich aus und erhole sich. Aber sie wollte mir nicht sagen, unter welchen Bedingungen Nieves in der Klinik war, ob man sie isoliert hatte, sie fixiert wurde oder mit Medikamenten ruhig gestellt. Wo denken Sie hin? Das hier ist eine moderne Einrichtung. Wir leben nicht im Mittelalter. Während dieser langen und harten Wartezeit leistete mir ein völlig unerwarteter Freund Gesellschaft. Roy wich nicht von meiner Seite. Er brachte mich jeden Tag zu der Klinik und holte mich wieder ab, ging mit mir essen und manchmal ins Kino, ins Schwimmbad oder zum Bowling. Du brauchst ein bisschen Ablenkung, Violetta. Deiner Tochter hilft es nicht weiter, wenn du nur weinst, sagte er. Ich hätte diese Wochen nicht durchgestanden ohne ihn. Nieves wurde nicht aus der Klinik entlassen. 17 Tage nach ihrer Einweisung kam ein Anruf mit der Mitteilung, sie habe sich zurückgezogen, weil man nicht sagen wollte, dass sie abgehauen war. In ihrem Zimmer ließ sie einen Zettel für ihren Vater zurück mit der Aufforderung, nicht nach ihr zu suchen, weil sie ihn nie mehr wiedersehen wolle. Der Therapeut empfing uns zusammen mit der Leiterin der Klinik, einer Frau aus Indien, die sich von Julians Drohung, die Klinik wegen Nachlässigkeit zu verklagen, nicht einschüchtern ließ. Das hier ist kein Gefängnis, Herr Bravo. Wir halten die Bewohner nicht gegen ihren Willen fest, sagte sie trocken und erklärte uns dann, wie Nieves behandelt worden war. Zu Beginn sei sie aggressiv gewesen und habe sich über alles lustig gemacht, habe sich dann aber entspannt und sei nicht mehr feindselig, sondern sehr still gewesen. Am Ende, wenige Tage bevor sie gegangen war, habe sie begonnen, über ihr Leben vor den harten Drogen zu sprechen. Nieves sei emotional unreif. Sie sei im Alter von 14, 15 Jahren stecken geblieben und schwanke zwischen Liebe und Hass gegenüber ihrem Vater, der alles beherrschenden Gestalt in ihrer Psyche, fühle sich hin und her gerissen zwischen ihrer Abhängigkeit und dem Drang, sich von ihm zu lösen. Sie hatte eben begonnen, einige einschneidende Erlebnisse ihrer Kindheit und Jugend näher zu betrachten. Da sei sie gegangen. Sie habe dem nicht ins Auge sehen können, sagte sie. An dieser Stelle platzte Julian der Kragen. Ich sehe nicht, was das alles bringen soll. Sie konnten meiner Tochter nicht helfen. Eine einzige Zeit- und Geldverschwendung. Er stand auf und warf die Tür hinter sich zu. Julian versuchte wieder, seine Tochter zu finden, aber diesmal verweigerte Roy ihm die Unterstützung. Sehen Sie das ein, Bravo. Sie haben ihr nichts mehr zu sagen. Lassen Sie sie in Ruhe. Wenn Nieves ihre Hilfe möchte, weiß sie, wo sie zu finden sind. Von Machtlosigkeit und Kummer wie von Sinnen kehrte Julian nach Miami zurück. Einige Monate später bekam ich im Büro einen Anruf von Roy Cooper. Ich habe Nieves gefunden und sie braucht Hilfe. Wann könntest du in Los Angeles sein? Ich antwortete, ich würde den nächsten Flug nehmen. Sag, Julian, bravo, nichts davon, schärfte er mir noch ein. Roy erwartete mich am Flughafen und ich erkannte ihn fast nicht wieder in seiner verwaschenen Jeans, den Sandalen und mit der Baseballkappe. Auf der langen Fahrt über die vom Verkehr verstopften Straßen der Stadt fragte ich ihn, wieso er meine Tochter gesucht und wie er sie schließlich ausfindig gemacht hatte. Ich habe sie nicht gesucht. Sie hat mich angerufen, Violetta. Als ich Bravo in Las Vegas dabei geholfen habe, sie zu kidnappen, habe ich ihr meine Visitenkarte in die Handtasche geschoben. Sie hat mir leid getan, das arme Kind. In meinem Job muss ich mich mit Widerlingen herumschlagen. Deine Tochter ist die Ausnahme. Was ist das für ein Job, Roy? Sagen wir, ich beseitige Schlamassel. Jemand steckt in Schwierigkeiten und ich löse das auf meine Weise. Wieso hat Nieves dich angerufen? Sie hat keine Ahnung von dem, was ich tue, Violetta. Sie hat angerufen, weil sie nicht weiter wusste. Sie will sich nicht an ihren Vater wenden. Sie glaubt, er hat Joe Santoro umbringen lassen. Himmel, das kann nicht sein. Dazu sagte er nichts. Ich dachte, dass Roy Cooper bei Julian hätte anrufen und für das, was er über Nieves wusste, einen guten Preis hätte verlangen können, dass er aber stattdessen nach Los Angeles geflogen war, um ihr zu helfen. Er brachte mich in einen Teil der Stadt, den er das mexikanische Ghetto nannte, eine Gegend mit niedrigen Gebäuden, auf Spanisch beschilderten Läden für den täglichen Bedarf und Buden mit billigem Essen. Wie er mir erklärte, hatte er Nieves bei einer alten Freundin untergebracht. Nieves erwartete uns, und als sie mich sah, lief sie auf mich zu und umarmte mich, wie sie es ewig nicht getan hatte. »Mama, Mama«, sagte sie wieder und wieder. Für einen Moment reiste sie 20 Jahre zurück und war wieder das verhätschelte Kind, das auf meinen Schoß kletterte, damit ich ihr die Haare kämmte. Sie sah viel besser aus als bei unserer letzten Begegnung, war nicht mehr dürr und ausgezehrt und ihr ungeschminktes Gesicht wirkte sehr jung und verletzlich. »Ich bin schwanger, Mama«, sagte sie mit zitternder Stimme. Da erst bemerkte ich ihren Bauch, der mir unter ihrem weiten Kleid nicht aufgefallen war. Ich brachte kein Wort heraus, hielt sie nur weiter in den Armen, ohne die Tränen zu spüren, die mir übers Gesicht liefen. Die Hausherrin, eine ältere Mexikanerin, wartete, bis wir uns beruhigt hatten, und gab mir dann zur Begrüßung ein Küsschen auf jede Wange. Sie stellte sich mit Rita Linares, Schneiderin, vor und bat mich mit dem üblichen »Fühlen Sie sich wie zu Hause« hinein. Nieves erzählte mir, dass sie die Klinik in Utah nachts mit Unterstützung des Pförtners verlassen hatte, der ihr erklärte, wie sie zum Highway kam, dass sie dort den erstbesten Truck angehalten hatte und so von einer Mitfahrgelegenheit zur nächsten nach Kalifornien gelangt war. Ich konnte mir denken, dass sie in den folgenden Monaten auf die gleiche Weise Geld verdient hatte wie zuvor. »Die gute Nachricht ist, dass sie clean ist«, stellte Roy klar. »Willst du nicht fragen, wer der Vater ist, Mama? Es ist dein Kind, nur das zählt. Ich vermute, es ist von diesem Joe Santoro. Nein, das ist ausgeschlossen. Ich weiß nicht, wer der Vater ist. Irgendeiner. Ich weiß auch nicht genau, wann es zur Welt kommen wird. Die Hebamme, die mich betreut, schätzt, dass es im Oktober kommt. Weißt du was, Mama? Ich will gar nicht, dass es so bald geboren wird. Ich will es lange in mir haben, mich hier bei Rita ausruhen, schlafen, nur schlafen, Für mich gehört mein Aufenthalt in dem Häuschen im mexikanischen Viertel von Los Angeles zu den besten Zeiten meines Lebens. Eine Erholung für meine Seele, weil ich endlich die Zuneigung zu meiner Tochter zurückgewinnen konnte. Ich weiß noch, wie wir Seite an Seite schliefen und wie ich aufwachte, weil ihr Arm auf meine Brust ruhte. Ein zartes Glück und schwermütig, weil es nicht so bleiben konnte. Die letzten Wochen verbrachte Nieves im Garten, bräunte sich methodisch, lag raumgreifend und erschöpft in der Sonne und döste. Rita und ich saßen bei ihr und nähten, redeten über unser Leben und das von anderen, über die Fernsehserien, über meine Heimat und über ihre. Ich fragte sie, ob sie irgendwann in Roy Cooper verliebt gewesen war. Und sie antwortete mir entgeistert, sie sei die Frau eines einzigen Mannes, ihres Ehemanns. Gott hab ihn selig. In der Küche, wo Nieves uns nicht hören konnte, redeten wir über sie. Ritas Vorfreude auf die nahende Geburt des Kindes war nicht geringer als meine. Sie hatte schon eine Wiege bereitgestellt und nähte Babysachen. Ich hoffe bei Gott, dass sie hier bei mir wohnen bleibt. Meine einzige Enkelin wohnt mit ihren Eltern in Portland. Ein Baby im Haus würde mich so glücklich machen, sagte sie. Aber die Vorstellung, dass Nieves in Los Angeles blieb, schien mir abwegig. Sie sollte wieder nach Hause kommen, wo ihre Familie sie unterstützen würde. Meine Tochter hatte immer in den Tag hineingelebt, hatte improvisiert und auf ihr Glück vertraut, ohne Pläne, Ziele oder Vorhaben. Auch darin war sie Julian ähnlich. Mehrfach versuchte ich herauszufinden, was sie denn nach der Geburt tun wolle. Aber sie wich immer aus. Wozu vorgreifen? Die Zukunft überrascht uns ja doch, sagte sie. Nur den Namen für das Kind hatte sie bereits ausgesucht. Camilla für ein Mädchen, Camillo für einen Jungen. Am dritten Freitag im Oktober erwachte Nieves sehr früh, wimmernd vor Kopfschmerzen. Und zwei Stunden später, als sie bei der dritten Tasse schwarzen Kaffees war, den sie ihr Allheilmittel in jeder Lebenslage nannte, bildete sich beim Aufstehen eine große Pfütze aus Fruchtwasser um ihre Füße. Rita rief Roy an, der in dieser Woche zum Glück in Los Angeles war, und wenig später erreichten wir zu viert die Anmeldung der Geburtsstation. Nieves hatte keine Wehen. Sie klagte nur über unerträgliches Kopfweh. Nach unserer Ankunft warteten wir eine ganze Weile, bis sie untersucht wurde und man feststellte, dass ihr Blutdruck schwindelerregend hoch war. Eklampsie hieß es. Ich hatte das Wort noch nie gehört. »Ich bin okay, Mama«, murmelte Nieves, hielt die Augen geschlossen und schirmte sie mit einer Hand an der Stirn vor den blendenden Deckenstrahlern ab. Das war das Letzte, was ich von ihr sah. Auf einer Trage wurde sie weggebracht, im Laufschritt auf eine Doppeltür zu, hinter der alle verschwanden und uns allein in dem eisigen Flur zurückließen. Es hieß, es sei alles versucht worden, um sie zu retten. Sie hätten aber ihren Blutdruck nicht unter Kontrolle bekommen. Sie bekam Krämpfe, verlor das Bewusstsein, fiel ins Koma. Es gelang noch, das Kind durch Kaiserschnitt auf die Welt zu holen. Aber Nieves versagte das Herz und wenige Minuten später war sie tot. Es tut mir unendlich leid, Camillo. Ich wollte, du hättest nach der Geburt wenigstens für einen Moment an der Brust deiner Mutter ausruhen können, ihren Geruch kennenlernen, ihre Wärme, das Streicheln ihrer Hände und ihre Stimme, die deinen Namen sagt. Wie lange wir warteten? Eine Ewigkeit. Irgendwann legte mir eine Krankenschwester das Kind in die Arme. Es war in eine weiße Decke gehüllt, trug ein hellblaues Mützchen. »Camillo, Camillo«, flüsterte ich unter Tränen. Winzig, runzlig, leicht wie ein Wattebausch, der Atem kaum wahrnehmbar. »Sie sind die Großmutter, richtig?« »Ihrem Enkel geht es gut. Aber der Arzt muss ihn sich noch ansehen und ein paar Untersuchungen brauchen wir noch«, sagte die Frau. Ich hatte noch nicht begriffen, was geschehen war, verstand nicht, was man mir erklärte, fragte nach Nieves, als hätte ich nichts gehört von ihrem Tod. Wenn ich dir jetzt davon erzähle, Camillo, dann spüre ich von neuem diesen stechenden Schmerz, der sich an jenem Tag durch meine Brust bohrte und der hartnäckig wiederkehrt, sich wiederholt, mich hinterrücks anfällt. Es kann keinen schlimmeren Kummer geben als diesen. Er ist so gewaltig, dass er keinen Namen hat. Man gestattete mir, einige Stunden bei Nieves in der schmucklosen Kapelle zu bleiben. Das Tageslicht schwand hinter den Kirchenfenstern. Ich war bei meiner Tochter. Nur wir beide. Wir redeten. Und ich konnte ihr endlich sagen, was ich ihr im Leben nicht gesagt hatte. Wie sehr ich sie lieb hatte. Wie sehr sie mir gefehlt hatte über so viele Jahre. Ich konnte mich verabschieden, ihr Lebewohl sagen, sie küssen, sie um Verzeihung bitten für alles, was ich versäumt und nicht unternommen hatte. Ihr dafür danken, dass es sie gegeben hatte, ihr versprechen, dass sie in meinem Herzen weiterleben würde und in dem ihres Sohnes. Sie bitten, nicht fortzugehen von mir, mich in meinen Träumen zu besuchen, mir Zeichen und Hinweise zu senden, sich mir in jeder schönen jungen Frau, die ich auf der Straße sah, zu offenbaren, mir zu erscheinen in den tiefsten Stunden der Nacht und im Gleißen des Lichts am Mittag. 2 Tage später, du warst noch zur Beobachtung im Krankenhaus, wurde deine Mutter eingeäschert. Du musst das verstehen, Camillo. Ich hätte ihren Leichnam nicht in Los Angeles zurücklassen können. So weit fort von ihrer Familie und ihrem Land. Ich behielt ihre Asche bei mir, bis ich sie an dem für unsere Familie reservierten Platz auf dem Friedhof von Nahuel beisetzen konnte. Dort werde ich mit ihr zusammen sein. Wieder war es Roy Cooper, der mir in den traurigsten Momenten meines Lebens zu Hilfe kam. In jeder normalen Familie wäre es nur natürlich gewesen, dass mir die Verantwortung für das Kind zufiel. Aber Roy machte mich darauf aufmerksam, dass mein Enkel durch seinen Geburtsort Bürger der Vereinigten Staaten war und es aufwendig sein würde, die notwendigen Bescheinigungen zu bekommen, um ihn außer Landes zu bringen. Waren weder Mutter noch Vater greifbar, entschied ein Jugendrichter, was mit dem Kind geschah. Aber das konnte dauern. Und bis zur Entscheidung bliebe das Baby in einem vom Jugendgericht bestimmten Heim. Er hatte mir das noch nicht fertig erklärt, da verlor ich schon restlos die Nerven. Mein erster Gedanke war, meinen Enkel aus dem Krankenhaus zu stehlen und ihn verschwinden zu lassen. Julian Bravo würde mir sicher helfen können, ihn in den Süden der Welt zu schmuggeln. Er verfügte über unerschöpfliche Mittel, um sich am Gesetz vorbeizulavieren. Das wird nicht nötig sein. Wir lassen Camillo als meinen Sohn eintragen, unterbrach mich Roy. Auf ausdrücklichen Wunsch der Mutter wird das Kind nicht meinen Nachnamen tragen. Sie hatte darum gebeten, dass er den Namen Camillo del Valle bekommt, weil sie auch den Nachnamen Bravo nicht verwenden wollte. Verstehst du? Nein. Ich entscheide, was mit dem Kind geschieht, weil ich vermeintlich sein Vater bin. Ich kann es seiner Großmutter überlassen und erlauben, dass sie es mit zu sich nach Hause nimmt. Vergiss Julian Bravo. Aber Roy, warum? Ich verdiene mein Geld damit, dass ich anderer Leute Probleme löse. Schon vergessen? Das ist so eins. So kam das zustande, Camillo. Roy Cooper steht der Einfachheit halber als Vater in deiner Geburtsurkunde. Aber er war es natürlich nicht. Er hat deine Mutter in den letzten Monaten ihres Lebens behütet und sich zu diesem Betrug hergegeben, aus Zuneigung zu ihr und zu mir. Eine Lüge aus Mitgefühl, dank der ich dich ohne Schwierigkeiten aus den USA herausbringen und dich danach hier anmelden konnte. Deshalb hast du die doppelte Staatsbürgerschaft. Und dein Großvater Julian? Was war seine Rolle bei all dem? Ich berichtete ihm am Telefon, was geschehen war. Ich hätte das unmöglich verheimlichen können, und zum ersten Mal in den vielen Jahren, seit ich ihn kannte, hörte ich ihn schluchzen. Er weinte lange um seine geliebte Tochter, brachte kein Wort heraus. Und als er dann wieder sprechen konnte, fragte er nicht nach Einzelheiten, sondern bot seine Hilfe an. Solange er am Leben sei, solle es seinem Enkel an nichts mangeln, versprach er. Dein Großvater konnte nicht nach Los Angeles kommen. Er lernte dich 2 Monate später in Sacramento kennen. Aber er schickte Roy Cooper einen Scheck und einen kurzen Dank. Bleich geworden zerriss Roy den Scheck. Ein Säugling ist ein Fulltime-Job. Er zehrt an der Energie, am Schlaf und an der geistigen Gesundheit. Für eine Frau von 52 Jahren, wie ich es damals war, ist er ein echter Klotz am Bein. Aber mich verjüngte das alles. Ich verliebte mich in dich, Camillo. Und das erleichterte mir die Aufgabe, dich aufzuziehen und die Trauer um meine Tochter zu überführen in die Freude über das Leben meines Enkels. 11 Monate nach deiner Geburt stürzte ein Militärputsch die Regierung und es gab das Blutbad, von dem Julian Bravo seit der Wahl des sozialistischen Präsidenten geredet hatte. Der Putsch war straff organisiert, wie ein Kriegsmanöver. Streitkräfte und Polizei erhoben sich bei Tagesanbruch an einem Dienstag im Frühling und am Mittag hatten sie den Präsidentenpalast bombardiert. Der Präsident war tot und das Land stand unter Militärkommando. Die Unterdrückung begann unmittelbar. Widerstand gab es in Sacramento keinen. Im Gegenteil, Menschen, die ich kannte, applaudierten auf ihren Balkonen, weil sie seit 3 Jahren darauf gewartet hatten, dass die wackeren Soldaten das Land vor einer möglichen kommunistischen Diktatur bewahrten. Aber auch bei uns wurde der Belagerungszustand verhängt. Polizeisirenen waren zu hören, Schreie, Schüsse und Explosionen. Man durfte sich nicht von der Stelle bewegen. Der Flugverkehr, Züge und Busse waren eingestellt. An den Landstraßen gab es Kontrollposten, um Subversive, Terroristen und Guerilleros zu fangen. Jemanden zu erreichen, wurde nahezu unmöglich. Ich konnte nicht mit Juan Martin sprechen, der in der Hauptstadt war, und nicht mit José Antonio, der nur ein paar Straßen weiter wohnte. Julian, den ich in Miami vermutete, schneite hingegen unangemeldet herein und sagte, er könne sich ohne Einschränkungen bewegen. Er verfügte über einen Passierschein, weil er unerlässliche Dienstleistungen für die Junta bereitstellte. Halt dich an die Anweisungen, die sie im Fernsehen bringen, Violetta. Bleib zu Hause, geh nicht ins Büro, bis die Lage sich beruhigt hat. Wenn du mich erreichen willst, hinterlass eine Nachricht im Hotel. Als nach 3 Tagen die Ausgangssperre für ein paar Stunden aufgehoben wurde, kam Miss Taylor unter dem Vorwand, mir für das Kind Milchpulver zu bringen, das wir seit Monaten nicht hatten bekommen können. Plötzlich waren die Regale der Geschäfte wieder gut gefüllt mit allem, was wir zuvor vermisst hatten. Wir setzten uns ins Wohnzimmer, um wie üblich einen Darjeeling zu trinken, die Lieblingsteesorte meines ehemaligen Kindermädchens. Und dann rückte sie mit dem eigentlichen Grund für ihren Besuch heraus. Die Universität in der Hauptstadt ist gestürmt worden, Violetta. Etliche Professoren und Studenten wurden verhaftet, vor allem aus den Fächern Journalismus und Soziologie. Es heißt, die Wände der Fakultät triefen vor Blut. Dein Sohn steht auf der schwarzen Liste. Er soll sich auf einer Polizeiwache melden. Er wird gesucht. Als Präsident der Studentenvertretung steht er ganz oben auf der Liste. Was ist mit ihm? Er ist gestern Nacht bei uns angekommen, trotz Ausgangssperre. Wir haben ihn versteckt. Aber wir müssen ihn aus dem Land schaffen. Dabei kann uns nur Julian helfen. Nein, Violetta. Dein Sohn sagt, Julian steckt mit dem Militär unter einer Decke und arbeitet für die CIA, die all das angezettelt hat. José Antonio meint, wir können Juan Martin auf Santa Clara verstecken. Wenigstens für eine Weile. Auf dem Hof sucht ihn niemand. Aber wie bringen wir ihn hin? Ich kümmere mich darum, Josephine. Mir blieb keine Wahl. Um Juan Martin zu retten, musste ich mich an seinen Vater wenden, der seit 2 Wochen im Land war. Ich schaffte es, dass er nach Sacramento kam, um mit mir zu reden, obwohl er, wie er sagte, in diesen turbulenten Tagen sehr viel zu tun hatte. Wie oft habe ich diesem Jungen gesagt, er soll aufpassen. Und jetzt kommst du an und willst Hilfe. Ist das nicht etwas spät? Dieser Junge ist dein Sohn, Julian. Hör zu, Violetta. Mir sind die Hände gebunden. Soll ich meine Karriere aufs Spiel setzen? Ich werde überwacht. Ich dachte, er könnte... Sag es mir nicht. Ich will nicht wissen, wo er ist oder hingeht. Je weniger ich weiß, desto besser. Ich kann mich daran nicht beteiligen. Dieses eine Mal geht es nicht um dich, Julian. Jetzt zählt ausschließlich Juan Martin. Siehst du nicht, dass sie die Leute umbringen? Das ist der Krieg gegen den Kommunismus. Der Zweck heiligt die Mittel. Julian Bravo war ein Schuft. Und er hatte ein schlechtes Verhältnis zu seinem Sohn. Aber wie ich vermutet hatte, half er mir zähneknirschend dabei, Juan Martin aus Sacramento hinauszuschmuggeln. Er brauchte keine 2 Stunden. Dann brachte er mir eine Bescheinigung vom Kommandanten vor Ort, mit der ich reisen konnte. Der 2. Passierschein lautete auf den Namen Lorena Benitez, Hausangestellte. 36 Stunden später, kaum dass die Ausgangssperre um 6 Uhr am Morgen aufgehoben wurde, packte ich meinen Enkel ins Auto, dazu die nötigsten Kleidungsstücke und etwas Proviant und holte Juan Martin in einem der Lager von Casas Rusticas ab, wo mein Bruder ihn versteckt hatte. Bei unserer letzten Begegnung hatte er ausgesehen wie ein zotteliger Prophet. Aber jetzt erwartete mich eine hochgewachsene, dünne Frau mit einem Dutt im Nacken und einer himmelblauen Schürze, Lorena Benitez. Trotz der Verkleidung erkanntest du deinen Onkel sofort und schlangst ihm die Arme um den Hals. Zum Glück konntest du noch nicht sprechen. Wir wechselten kein einziges Wort. Bis Sacramento. Und der erste Kontrollposten hinter uns lagen und wir auf die Landstraße nach Süden abbogen. Die Soldaten am Posten waren ein paar nervöse und aggressive Jungs gewesen und bis an die Zähne bewaffnet. Sie hatten die Passierscheine mit der Schwerfälligkeit halber Analphabeten entziffert, meinen Ausweis untersucht, uns befohlen auszusteigen, das Auto vollständig durchwühlt, sogar die Sitze ausgebaut, aber nur einen flüchtigen Blick auf die mutmaßliche Hausangestellte geworfen. Das unfehlbare Schubladendenken in sozialen Klassen und die Macho-Verachtung gegenüber Frauen halfen uns an diesem Kontrollposten und allen weiteren auf unserem Weg. Wir kamen 2 Stunden vor der Sperrstunde an, die aber an diesem abgeschiedenen Ort nicht kontrolliert wurde. Torito und Facunda empfingen uns ohne jede Bemerkung, obwohl es sie überrascht haben muss, Juan Martin in Frauenkleidern zu sehen. Mein Sohn berichtete ihnen in knappen Worten, was in der Hauptstadt und im übrigen Land geschah. »Ich muss über die Grenze«, sagte er. »Du, Camillo, landetest geradewegs in den Armen von Etelvina Munoz, Facundas ältester Enkeltochter. Narcisa, ihre Mutter, hatte sie mit 15 bekommen. Die junge Frau hatte ihrer Großmutter dabei geholfen, ihre Geschwister aufzuziehen und den Hof zu bewirtschaften. Sie besaß ein breites Kreuz, geschickte Hände, ein rundes Gesicht und ein bewundernswertes Verständnis für alles, was grundlegend zum Leben gehörte. Diese Nacht verbrachtest du eingekuschelt auf eine Pritsche zwischen Facunda und Edelwina. Und ich legte mich zusammen mit meinem Sohn in das Eisenbett, das einmal meine Mutter gehört hatte. Stundenlang starrte ich in die Dunkelheit, lauschte auf die Geräusche draußen, erwartete, dass jeden Moment ein Jeep des Militärs oder der Polizei vorfuhr. Bei Tagesanbruch schlief ich für 2 Stunden ein, und als ich erwachte, hatte Facunda bereits das Frühstück gemacht. Den Tag über blieben wir im Haus, damit niemand uns sah, obwohl der Hof sehr abgeschieden lag. Als es Abend wurde, packte Torito alles Notwendige in den Beutel für seine Ausflüge. »Du kommst mit mir, Juanito«, sagte er zu meinem Sohn. »Hast du eine Waffe, Torito?« »Das hier.« Er zeigte auf sein Jagdmesser, das er für alles Mögliche benutzte und immer auf seine Ausflüge mitnahm. »Ich meine eine Schusswaffe.« »Wir sind hier nicht im Wilden Westen. Hier hat niemand Schusswaffen. Du willst doch hoffentlich nicht rumballern«, mischte ich mich ein. »Du darfst nicht zulassen, dass sie mich lebend kriegen, Torito. Versprichst du mir das?« »Versprochen.« »Himmel! Juan Martin, was soll das heißen?« Ich war außer mir. »Versprochen«, sagte Torito noch einmal. 13 Tage blieb ich in Santa Clara und wartete zusammen mit Facunda, Etelvina und ihren Geschwistern auf Nachricht von meinem Sohn und Torito. Jede verstreichende Stunde war eine Qual für mich. Ich zählte die Minuten, markierte die Tage im Kalender und verstand nicht, wieso Torito so lange für den Rückweg brauchte. Sofern kein Unglück geschehen war, hätte er mehr als genug Zeit gehabt, zur Grenze und zurückzugelangen. Facunda behielt ihren Tagesablauf bei. Sie versorgte den Garten und den Haushalt, bereitete Empanadas und backte Kuchen zum Verkaufen, ging auf den Markt, redete mit den anderen Marktfrauen in Nahuel und kam mit den neuesten Nachrichten zurück. 2 Kilometer von Santa Clara entfernt sei ein Trupp Soldaten einquartiert worden, sagte sie. Mehrere Bauern seien auf Lastwagen weggebracht worden und man habe keine Nachricht von ihnen. Die Leute waren eingeschüchtert. Niemand wollte sich in Schwierigkeiten bringen. Am besten verließ man das Haus nicht. Umso überraschter waren wir, als eines Tages ein Ausländer auf dem Hof erschien. Groß wie ein Basketballspieler, mit riesigen Füßen, sonnenverbrannter Haut, fast weißen Haaren und himmelblauen Augen, der ein Spanisch wie aus dem Wörterbuch sprach. Er stellte sich als Harald Fiske vor und fragte, ob wir ein Telefon hätten, weil die Poststation in Nahuel um diese Zeit geschlossen sei. Er hatte einen kolossalen Rucksack dabei, 3 Ferngläser, mehrere Fotoapparate und ein dickes Notizbuch mit kodierten Aufzeichnungen, wie ein Spion. Er war derart weltvergessen, dass er allen Ernstes Vögel beobachten wollte in diesem bedrohlichen Klima zu Beginn der Diktatur. Er hatte sogar vor, sein Zelt am Strand aufzuschlagen und dort zu übernachten. »Hören Sie, das können Sie nicht tun. Wollen Sie, dass man Sie umbringt?« sagte ich. »Ich komme schon seit Jahren jeden Sommer ins Land. Ich bin nie überfallen worden«, beharrte er. »Aus Mangel an Räubern haben wir jetzt Soldaten. Ich bin Diplomat. Ihr Pass hilft Ihnen wenig, wenn zuerst geschossen und dann gefragt wird. Bleiben Sie über Nacht besser hier. Sie können das Bett von Torito haben, aber wenn er heute Nacht heimkommt, müssen Sie auf dem Boden schlafen«, bot Facunda an. So kam dieser Mann in unser Leben, Camillo. Er war Beamter im Auswärtigen Dienst von Norwegen, war von der Abteilung für Wirtschaftsangelegenheiten in die Niederlande entsandt und wurde dort von seiner Frau und 2 Kindern erwartet. Er sagte, er sei ein Liebhaber Lateinamerikas und habe den Kontinent in seinen Urlauben von Nord nach Süd bereist. Vor allem unser Land habe es ihm angetan. Facunda nahm ihn bei sich auf wie einen verschusselten Sohn. Und in den nächsten Jahren wohnte er, wenn er hinter seinen Vögeln her in den Süden kam, immer auf Santa Clara. Nach 13 Tagen unnützen Wartens kam Jaima auf einem Maultier angeritten. »Futschan, unseren großen Freund, haben die Soldaten mitgenommen.« Facunda sank schluchzend auf die Knie. Aber ich dachte nur an meinen Sohn. »Futschan war mit einem 2. Mann unterwegs, mit einem jungen Mann. Was ist mit ihm, Jaima?« Ich schüttelte sie. »Futschan haben wir gesehen. Den anderen haben wir nicht gesehen. Es gibt eine Zeremonie für Futschan. Wir sagen wann.« Also hielten Jaima und die Iren Torito bereits für tot. Wenn Torito alleine gewesen war, musste das auf dem Rückweg geschehen sein. Also war mein Sohn vielleicht davongekommen. Nicht einen Moment wollte ich mir vorstellen, der gute Torito könnte sein Versprechen gehalten und um jeden Preis verhindert haben, dass Juan Martin dem Militär lebend in die Hände fiel. Wir mussten Torito retten, und mir blieb nichts anderes übrig, als mich an Julian zu wenden. »Du rufst bestimmt wegen Camillos Taufe an. Sein Onkel übernimmt doch die Patenschaft, oder?« fragte er mich, noch ehe ich ein Wort sagen konnte. »Ja«, stammelte ich. »Wie geht es ihm?« »Das weiß ich nicht. Kannst du kommen?« »Ich bin morgen im Hotel Bavaria. Ich habe ein Treffen dort in der Gegend. Ich schaue bei dir vorbei.« Durch dieses absurde, verschlüsselte Gespräch wurde mir das Ausmaß an Gewalt begreiflich, in der wir lebten und von der Juan Martin gesprochen hatte. Wenn Julian sich nicht sicher fühlte, wer dann? Julian versicherte mir, er habe nichts darüber herausfinden können, was mit Torito geschehen war. Aber ich glaubte ihm kein Wort. Er besaß Kontakte in die höchsten Zirkel der Macht hinein. Bestimmt hätte ein Anruf genügt, um zu erfahren, wer Torito festgenommen hatte. Ob die Polizei, der Geheimdienst oder das Militär und wo er sich befand. Julian hätte genauso viel daran liegen müssen, ihn zu finden wie mir. Und sei es auch nur, um ihn zu fragen, was mit unserem Sohn geschehen war. Es war eine Marter, sich vorzustellen, auf welche Weise Juan Martin ums Leben gekommen sein konnte. Du gehst immer vom Schlimmsten aus, Violetta. Bestimmt tanzt er längst Tangos in Buenos Aires, sagte Julian. Der spöttische Tonfall, in dem er das sagte, bestätigte meinen Verdacht, dass er mir etwas verschwieg. Ich hasste ihn dafür. Es war sinnlos, auf dem Hof weiter auf Nachrichten zu warten. Ich sagte Facunda lebewohl und kehrte nach Sacramento zurück. Im letzten Moment bat mich Facunda darum, dass ich Edelwina mitnahm, die doch sonst dort auf dem Land in einem Leben voller Arbeit, Armut und Plackerei vergraben bleiben würde. Sie kann Ihnen helfen mit Camillo. Sie müssen ihr nicht viel zahlen, aber bringen Sie ihr so viel bei, wie Sie können. Sie will so gern lernen, sagte Facunda. Wenn ich richtig gerechnet habe, ist das jetzt 47 Jahre her. Ich hätte niemals für möglich gehalten, dass Edelwina für mein Leben wichtiger sein würde als die beiden Männer, mit denen ich verheiratet gewesen war. Und alle anderen, die mich geliebt haben, zusammen. Mein Bruder José Antonio brauchte mich in Sacramento. Wir hatten alle Hände voll damit zu tun, zu retten, was zu retten war. Die Militärjunta nahm unsere Zusammenarbeit mit der vorherigen Regierung unter die Lupe und der Auftrag an Mi Casa Propia lag so lange auf Eis. Mehrfach wurden wir ins Büro eines Obersts bestellt, der uns befragte wie Verbrecher. Aber am Ende ließ er uns in Frieden. Auf den ersten Blick ging es dem Land besser denn je. Wer uns besuchte, war beeindruckt von den Wolkenkratzern, den Autobahnen, der Sauberkeit und Sicherheit. Innerlich jedoch waren wir ein krankes Land. Wir gewöhnten uns daran, bei allem, was wir sagten, vorsichtig zu sein. Um bestimmte Themen einen Bogen zu machen, nicht aufzufallen und die Regeln zu befolgen. Sogar an die Sperrstunde gewöhnten wir uns, die 15 Jahre hindurch galt. Für Arbeitnehmer war es eine sehr harte Zeit. Sie besaßen keine Rechte und konnten von einem Tag auf den anderen gekündigt werden. Die Arbeitslosigkeit war groß. Für Unternehmer war es das Paradies. Der Moment war günstig für Spekulationen mit Immobilien und andere Geschäfte. Viele Leute verkauften zu Spottpreisen, weil sie ins Ausland gingen, die einen ins Exil, andere, weil ihnen das Regime zuwider war, oder sich andernorts bessere wirtschaftliche Perspektiven boten. Ich zog in die Hauptstadt, wo der Markt für Wohnungen und Geschäftsräume vielfältiger war als in der Provinz. Ich kaufte Immobilien in Top-Lagen, auch wenn sie in schlechtem Zustand waren, modernisierte sie und verkaufte sie mit stolzen Gewinnen weiter. Binnen kurzer Zeit wurde ich zu einer Fachfrau für Bau- und Renovierungsfragen, für Innenausstattung und Kreditfinanzierung. Darauf basiert das, was du, Camillo, meinen Reichtum nennst, auch wenn der Begriff auf mich gemünzt lächerlich ist. Mein Vermögen ist kaum der Rede wert, verglichen mit dem, was andere in dieser Zeit mit unmoralischen Mitteln anhäuften. Sie sind die Milliardäre von heute. Die Wohnung, in der wir über Jahre wohnten, war eine im alten Stil. Der Hauch verflossener Hochherrschaftlichkeit, die hohen Decken, der Parkettboden und die geschliffenen Scheiben erinnerten mich an das große Haus der Kamelien, in dem ich zur Welt gekommen war. Zu Beginn schien die Wohnung für Edelwina, mich und ein kleines Kind übertrieben. Aber nach ein paar Monaten zogen José Antonio und Miss Taylor bei uns ein. Edelwina führte den Haushalt und ich hielt mich raus, weil mich das nie interessiert hat. Sie kümmerte sich um die laufenden Ausgaben und überwachte unsere beiden Hausangestellten, von denen sie verlangte, dass sie Uniform trugen. Sie merkte sich die Rezepte aus den Kochsendungen im Fernsehen und kochte mit der Zeit besser als jeder Chef de Cuisine. Miss Taylor brachte ihr die antiquierten, von niemandem mehr praktizierten Tischsitten bei, die sie selbst mit 17 von ihrer zweiten Dienstherrin, dieser Londoner Witwe, gelernt hatte. In Vertretung eines livrierten Butlers, wie in den Telenovelas, legte uns Italwiner höfische Manieren auf. »Wozu haben wir das feine Geschirr, wenn wir es nicht benutzen?« sagte sie. Und deckte den Tisch mit Kandelabern und drei verschiedenen Gläsern pro Platz. Du konntest mit Buttermesser und Krebszange umgehen, bevor du gelernt hattest, dir die Schuhe zu binden. 4 Jahre lang wusste ich nichts von Juan Martin und stellte nur vorsichtig, um keine Aufmerksamkeit zu erregen, mal hier, mal da Fragen. Sein Name stand weiter auf der schwarzen Liste. Dass er noch gesucht wurde, nährte meine Hoffnung, er könnte am Leben sein. Genau wie sein Vater spöttisch hatte fallen lassen, hielt er sich eine Weile in Argentinien auf, tanzte dort aber nicht Tango, sondern verdiente sich ein karges Auskommen als Journalist. Er schrieb unter Pseudonym für verschiedene Zeitungen, besaß einen falschen Pass und schickte Berichte über die Diktatur und den Widerstand in unserem Land nach Europa, vor allem nach Deutschland, wo die Menschen sich für Lateinamerika interessierten und Sympathien für die vielen tausend Exilierten hegten, die bei ihnen Zuflucht gefunden hatten. Er hätte mir eine Nachricht zukommen lassen können, irgendein Lebenszeichen, aber das tat er nicht. Zur Erklärung für dieses grausame Schweigen, durch das ich mich unendlich oft von ihm verabschieden musste, in der Vorstellung, wie er auf dem Weg über die Berge oder danach gestorben war, sagte er lediglich, er habe nicht gewollt, dass sein Vater erfuhr, wo er war. Sein Bekanntenkreis bestand aus Journalisten, Künstlern und Intellektuellen, die seine Weltanschauung teilten. Buenos Aires war vornehm und faszinierend, das Paris Lateinamerikas. Juan Martin hatte erste Wurzeln in dieser prächtigen Stadt geschlagen, als auch dort der Terror eines Militärputschs losbrach. Der Oberkommandierende verkündete, es würden so viele Menschen sterben wie notwendig, um die Sicherheit im Land wiederherzustellen. Damit versprach er den Todesschwadronen vollkommene Straffreiheit. Tausende Menschen wurden entführt und verschwanden, genau wie bei uns und in anderen Ländern. Heute wissen wir von der infamen Operation Condor, Camillo, die sich die USA ausgedacht hatten, um auf unserem Kontinent rechtsgerichtete Diktaturen zu etablieren und in der die grausamsten Maßnahmen miteinander verzahnt wurden, um alle Abweichler mundtot zu machen. Der Herausgeber von einer der Zeitungen, für die Juan Martin schrieb, bestellte ihn über Umwege in ein kleines Café, um ihn zu warnen, weil Agenten vom Geheimdienst in die Redaktion gekommen waren und nach ihm gefragt hatten. »Gehen Sie sofort so weit weg wie möglich«, riet er ihm. Noch am gleichen Tag entdeckte er, als er sich dem Gebäude mit seiner Mansardenwohnung näherte, die unverkennbare Silhouette von einem der gefürchteten schwarzen Wagen. Er drehte sich um und entfernte sich gemächlich, um keinen Verdacht zu erregen. Er wagte es nicht, seine Freunde um Unterstützung zu bitten, weil er sie nicht mit hineinziehen wollte. Ein Kontakt sollte für Juan Martin entscheidend werden. Er kannte die Kulturattaché von Deutschland, weil er ihr die Artikel zukommen ließ, die er in ihr Land schickte. Der Botschafter war mit einem der Generäle der Junta persönlich befreundet, aber dieser Attaché stand auf Juan Martins Seite. Weil sie ihm in ihrer eigenen diplomatischen Vertretung keine Zuflucht bieten konnte, brachte sie ihn im Auto zur Botschaft Norwegens. Und da, als er in Norwegen in Sicherheit war, bekam ich überraschend Besuch. Harald Fiske, der Vogelkundler, den ich auf Santa Clara kennengelernt hatte, brachte mir Nachricht und ein paar Zeilen, die mein Sohn geschrieben hatte, kurz bevor er mit einem Botschaftsangestellten zum Flughafen aufbrach. In sachlichem Ton, ohne jede persönliche Note, teilte er mir mit, er werde mir bald die benötigte Information über das Produkt zukommen lassen. Das heißt, die Botschaft war verschlüsselt. Vorerst möchte er nicht, dass sein Vater weiß, wo er sich aufhält, sagte Harald. Ich hatte vergleichsweise ruhig und mit grenzenloser Geduld fast 4 Jahre hindurch die Angst um das Los des einzigen Kindes ertragen, das mir geblieben war. Aber als ich begriff, dass dieser Norweger meinen Sohn vor wenigen Tagen gesehen hatte, sackten mir die Knie weg und ich fiel schluchzend auf einen Stuhl. Mein haltloses Weinen rief Edelwina auf den Plan und kurz darauf war ich umringt vom Rest der Familie, alle ebenfalls weinend, während der Überbringer der Botschaft auf diesen Gefühlsausbruch starrte und nicht wusste, wohin mit sich. Harald versah seinen diplomatischen Dienst seit 1 Jahr in Argentinien, wo er allein lebte, weil er sich hatte scheiden lassen und seine Kinder in Europa studierten. Es verging noch ein weiteres Jahr, bis ich Juan Martin endlich wieder sah. Ich reiste zusammen mit dir und Edelwina nach Norwegen, um ihn zu besuchen. Du warst damals 6, Camillo. Ich glaube kaum, dass du dich noch erinnerst. In der langen Zeit, die wir uns nicht gesehen hatten, hatte mein Sohn sich so stark verändert, dass ich, wäre er nicht im Flughafen auf uns zugekommen, an ihm vorbeigegangen wäre. In meiner Erinnerung war er dünn, schlagzig und langhaarig. Und jetzt hatte ich einen massigen Mann mit Brille und vorzeitigem Haarausfall vor mir. Er war 28, sah aber aus wie 40. Ich fühlte mich verloren angesichts dieses Fremden und war in diesem ersten Moment, der kein Ende zu nehmen schien, wie gelähmt. Aber dann zog er mich in seine großen Arme, begrub mich in der rauen Wolle seines Pullis und wir waren wieder wie früher, Mutter und Sohn. Juan Martin arbeitete für die norwegische Flüchtlingshilfe als Dolmetscher und Gastgeber. Jetzt war er es, der den Ankommenden half, wie man ihm geholfen hatte, vor allem denen aus Lateinamerika. Er hatte den Vorteil, dass er mit ihnen die Sprache und eine vergleichbare Geschichte teilte. Mein Sohn hatte sich 1 Woche Urlaub genommen, um mit uns zu reisen und uns das Land zu zeigen, in das ich in den Folgejahren häufig zurückkehrte. Auf jeder Reise konnte ich sehen, wie sich sein Leben veränderte, wie er Norwegisch mit einem grauenhaften Akzent sprechen lernte, wie er sich einlebte und Freunde fand, wie er mir eines Tages Ulla vorstellte, die junge Frau, die meine Schwiegertochter und die Mutter von 2 meiner Enkelkinder werden sollte. Die Demenz nahm José Antonio in Besitz. Er hatte eine Reihe leichter Schlaganfälle, ein schwaches Herz, sehr hohen Blutdruck und wurde immer schwerhöriger. Die Zipperlein häuften sich und koppelten ihn schließlich von der Wirklichkeit ab. Die Symptome zeigten sich lange vor der Diagnose. Erst verlief er sich auf der Straße und vergaß, dass er schon gegessen hatte. Dann verlief er sich in der Wohnung und vergaß, wer er war. Während Miss Taylor und ich darunter litten, wie die Krankheit José Antonio veränderte, gingen Edelwina und du, Camillo, damit ganz selbstverständlich um. 100-mal habt ihr ihm dieselbe Frage beantwortet, ihn getröstet, wenn er aus dem Nichts in Tränen ausbrach, ihn von seinen Ängsten abgelenkt. Mein Bruder starb mit 80 Jahren, nachdem er 4 in einer anderen Sphäre verbracht hatte. Im Jahr darauf kam die Reihe an Josephine Taylor. Und sie ging so manierlich und leise, wie wir es von ihr kannten. Sie wollte keine Last sein. Sie kämpfte schon eine Weile gegen den Krebs, von dem sie sagte, es sei eine Nachwirkung jenes orangengroßen Tumors, den sie einmal hatte. Sie hätte eine Chemotherapie machen können, entschied aber, dass ihrem Leben ohne José Antonio der Sinn fehlte und sie mit ihren 86 Jahren zu müde war. Ich sehe sie noch vor mir, wie sie war in diesen letzten Tagen, eine kleine Greisin aus dem Märchen, altmodisch, entzückend, am Fenster sitzend, mit einem Buch auf dem Schoß, in dem sie nicht mehr lesen konnte. 4. Teil. Wiedergeburt. 1983 bis 2020. Es war das erste Mal, dass man die Leichen von Verschwundenen gefunden hatte. Der französische Missionar und Aktivist Albert Benoit, der in einer von der staatlichen Verfolgung besonders hart getroffenen Siedlung wohnte, erfuhr von diesem Gemeinschaftsgrab durch eine Beichte. Er gehörte zu den Priestern, die eigene Wege gingen und Informationen über die Opfer der Unterdrückung zusammentrugen. Er war 2-mal festgenommen und gefoltert worden, hatte vom Kardinal die Anweisung bekommen, kein Aufsehen zu erregen und sich bedeckt zu halten, tat das aber nicht. Anders als in Argentinien arbeitete die katholische Kirche bei uns nicht mit der Diktatur zusammen, sondern bemühte sich, in einem schwierigen Balanceakt die Übergriffe öffentlich zu machen und diejenigen zu schützen, die dem Regime die Stirn boten. Einer der Mörder, ein Landpolizist aus der Gegend von Nahuel, der im Ruhestand war und inzwischen in der Siedlung wohnte, berichtete Benoit davon, was er getan hatte, erklärte ihm, wo am bewaldeten Abbruch eines Hügels die Höhle zu finden war, und enthob ihn gegenüber seinen Vorgesetzten von der Schweigepflicht. Ehe er sich an den Kardinal wandte, wollte Benoit die Richtigkeit dieser Beichte prüfen und reiste in den Süden. Mit einem Rucksack auf dem Rücken, einem Kompass in der Tasche und einer Hacke, die er sich ans Fahrrad band, brach er, die Polizeiposten umfahrend, in die angegebene Richtung auf. Als die Dörfer hinter ihm lagen, machte er sich keine Sorgen mehr wegen der Ausgangssperre, die hier niemand kontrollierte. Er folgte einem kaum noch erkennbaren, offensichtlich seit Jahren unbenutzten Weg, und als der ganz von der Vegetation verschlungen wurde, halfen ihm der Kompass und seine Gebete weiter. Das Gelände hatte ihn bald gezwungen, das Rad zurückzulassen, und er ging zu Fuß weiter, dankbar für das Sommerwetter, denn bei Regen wäre er schwerlich vorangekommen. Die erste Nacht verbrachte er im Freien, und einen guten Teil des nächsten Tages setzte er seinen Marsch fort, bis er den Höhleneingang schließlich fand, verschlossen mit Brettern und Steinen, wie es ihm in der Beichte beschrieben worden war. Es dunkelte schon, und er beschloss, bis zum nächsten Tag zu warten. Das Gelände war durchfurcht, grün in allen Schattierungen, Gewächse und Wasser, Wasser, wohin man schaute. Kleine Lachen, Teiche, Bäche, Wasserfälle von den Bergen herab, gespeist aus Regen und geschmolzenem Schnee. Den ganzen Tag hindurch hatte er das Lärmen der Vögel gehört, den Schrei des Adlers, das Rascheln von Tieren im Unterholz, aber mit Einbruch der Dunkelheit schwieg die Welt. Ein Abgrund aus Einsamkeit tat sich in ihm auf, in dieser menschenleeren Landschaft, und er betete laut: »Hier bin ich, Herr Jesus, schon wieder in Schwierigkeiten, denn wenn ich finde, wonach ich suche, dann muss ich mich dem Befehl widersetzen und für Aufsehen sorgen. Das verstehst du doch, oder? Bitte, hilf mir bei diesem Unterfangen. Ich brauche dich mehr denn je.« Bibbernd, hungrig und zerschlagen, fielen ihm in seinem Schlafsack endlich die Augen zu. Im ersten Licht des Tages trank er Wasser und kaute bedächtig seine letzten verbliebenen Mandeln. Dann machte er sich daran, die Steine abzutragen, Buschwerk auszureißen und mit der Hacke die Bretter vor dem Höhleneingang wegzustemmen. Mit der Beseitigung des letzten Hindernisses schlug ihm ein stinkender Hauch aus dem Innern der Höhle entgegen und er wich zurück. Er zog sein T-Shirt aus und band es sich über Mund und Nase. Wieder rief er seinen Freund Jesus um Beistand an. Dann trat er ein. Ein schmaler Tunnel, hoch genug, um gebückt darin zu gehen. Er hielt die Taschenlampe in der Hand, der Fotoapparat baumelte vor seiner Brust. Das Atmen fiel ihm schwer. Mit jedem Schritt wurde die Luft stickiger und der Gestank nahm zu. Ihm war, als würde er in eine Krypta eindringen. Kurz darauf mündete der Tunnel in eine weite Höhle, in der er sich aufrichten konnte. Da fiel der Lichtkegel der Taschenlampe auf die ersten Knochen. Als ihm die Beweise vorlagen, tat der Kardinal einige kluge Schachzüge, so dass die Regierung ihn nicht aufzuhalten vermochte. Um die Höhle zu erkunden, stellte er im Verborgenen eine Abordnung zusammen, zu der unter anderem ein Nuntius aus der diplomatischen Vertretung des Vatikans gehörte, die Leiterin des Roten Kreuzes, ein Beobachter von der UN-Menschenrechtskommission und zwei Journalisten. Der Kardinal war nicht mehr jung genug für Ausflüge in die Berge, reiste jedoch mit seinem Sekretär bis Nauel, wo er auf die anderen wartete, die, um kein Aufsehen zu erregen, einzeln aus der Hauptstadt anreisten. Eine erste Erklärung vor der Presse gab der Kardinal noch in Nauel ab, nachdem seine Gesandten aus der Höhle zurückgekehrt waren. Schon da ging unter den Leuten der Gegend leise das Gerücht, man habe die Überreste von Menschen gefunden. Fakunda rief mich in der Hauptstadt an. Angeblich sind es die verschwundenen Bauern, die ein paar Tage nach dem Putsch festgenommen wurden. Sie erinnern sich doch, oder? Offiziell war die Rede von einem Unfall. Vermutlich Touristen, die im Innern der Höhle an giftigen Gasen erstickt seien. Dann von einem Racheakt unter Guerillakämpfern oder Banditen, die sich gegenseitig umgebracht hätten. Schließlich unter dem Druck von Öffentlichkeit und katholischer Kirche und weil alle Schädel ein Einschussloch aufwiesen, hieß es, es habe sich um Hinrichtungen durch Uniformierte gehandelt, die im Eifer des Gefechts aus eigenem Antrieb ohne Wissen ihrer Vorgesetzten gehandelt hätten, um das Vaterland vor dem Kommunismus zu bewahren. Man werde sie gebührend zur Rechenschaft ziehen, hieß es, in der Erwartung, dass das Gedächtnis der Menschen kurz sein würde und man etwas Zeit gewinnen könnte, um die Beweislage zu verwirren. Man errichtete Bretterverschläge und sperrte das Gebiet um die Höhle mit Stacheldraht ab, um die Ankommenden aufzuhalten. Journalisten, Anwälte, internationale Delegationen, die unvermeidlichen Schaulustigen und nicht zuletzt den stillen Pilgerzug aus Angehörigen von Verschwundenen, die zum Teil von weit her anreisten und die Fotos der Opfer mitbrachten. Sie richteten sich für mehrere Tage und Nächte an der Flanke des Hügels ein, bis die Toten weggebracht wurden. Zusammen mit den anderen hatte auch Facunda dort ihr Lager aufgeschlagen, gebeugt von der Arthritis, aber kräftig wie eh und je. Da sich der Aufruhr nicht binnen weniger Tage zum Schweigen bringen ließ, ordnete die Regierung eine Untersuchung an und gestattete schließlich Wochen später den mutmaßlichen Angehörigen der Opfer, bei der Identifizierung behilflich zu sein. Facunda sagte mir Bescheid, und ich nahm den Zug nach Nahuel, um sie in die Kaserne zu begleiten. Wir warteten fast 2 Stunden in einer Reihe auf der Straße, etwas über 20 Frauen und einige Kinder, die ihren Müttern an den Rockschößen hingen. Die meisten kannten einander, waren verwandt oder befreundet. Fast allen war der indigene Einschlag anzusehen, der hier in der Gegend ja verbreitet ist. Die harte Arbeit und die Armut hatten diese Frauen gezeichnet. Und in ihre Mienen war die Tragik jahrelang gehegter Furcht eingeschrieben. Sie trugen bescheiden die verwaschene Second-Hand-Kleidung aus den USA, die auf dem Flohmarkt verkauft wurde. Einige von den Älteren und eine Schwangere hatten sich auf den Boden gesetzt. Aber Facunda stand so aufrecht da, wie ihre Arthritis es zuließ. Ganz in Schwarz gekleidet, in vorweggenommener Trauer, mit einem versteinerten Ausdruck auf dem Gesicht, der nicht Kummer war, sondern Wut. Begleitet wurden wir von 2 Menschenrechtsanwälten, die der Kardinal geschickt hatte, und einer Fernsehjournalistin mit Kameramann. Ich fühlte mich unbehaglich in meinen US-Jeans, den Wildlederstiefeln und mit meiner Gucci-Handtasche, größer gewachsen und weißer als alle anderen. Aber keine von den Frauen gab zu erkennen, dass sie meinen Aufzug einer bourgeoisen Tussi mit Geld registriert hatte. Man nahm mich als eine mehr. Wir alle vereint in derselben Trauer. Ich wurde gefragt, wen ich suchte. Und bevor ich antworten konnte, sagte Facunda: Ihren Bruder, sie sucht ihren Bruder. Und da wurde mir klar, dass Apollonio Toro wirklich wie ein Bruder für mich gewesen war. Ungefähr so alt wie José Antonio und in meinem Leben zugegen, solange ich denken konnte. Still betete ich zum Himmel, dass wir hier keine Beweise für seine Ermordung fänden. Der Zweifel war mir lieber als die Gewissheit. Ich malte mir aus, wie Torito irgendwo in den Klüften der Berge das Leben als Einsiedler führte, das seinem Wesen und seinem Wissen über die Natur entsprochen hätte. Ich wollte seinen Tod nicht bestätigt sehen. Ein Offizier kam nach draußen und bellte seine Anweisungen. Wir hätten eine 1/2 Stunde, fotografieren verboten, nichts anfassen, aufmerksam hinsehen, eine Wiederholung gäbe es nicht. Unsere Ausweise würden eingesammelt, wir bekämen sie am Ausgang zurück. Die Anwälte und die Presse mussten draußen bleiben. Wir traten ein. Unter einem Zeltdach in der Mitte des Kasernenhofs standen, von Wachsoldaten flankiert, 2 lange schmale Tische. Wir sahen keine Knochen, wie wir es erwartet hatten, sondern Stücke zerfranster, verwitterter Kleidung, Schuhe, Schlappen, ein Notizbuch, Geldbörsen, alles mit Nummern versehen. Langsam schritten wir an diesen traurigen Hinterlassenschaften vorbei. Weinend blieben die Frauen vor einer Wollweste stehen, vor einem Gürtel, einer Mütze und sagten: Die ist von meinem Bruder. Das hat meinem Mann gehört. Das ist von meinem Sohn. Am Ende des 2. Tisches, als wir schon fast nicht mehr damit rechneten, fanden Facunda und ich den Beweis, den wir uns nicht wünschten. »Das ist von Toretto«, murmelte Facunda, und ihre Stimme kippte in ein Schluchzen. Dort lag das Kreuz, das ich geschnitzt hatte, für das erste Geburtstagsfest, das wir für Apollonio Toro ausrichteten, als meine Mutter, meine Tanten und die Rivas noch lebten. Facunda noch jung war und ich noch ein Kind. Es hing an einem Lederband, das Holz poliert vom jahrelangen Gebrauch, aber deutlich war noch mein Name darauf zu lesen. Violetta. Auf der anderen Seite musste Toretto stehen. In einem Weinkrampf krümmte ich mich wie nach einem Tritt in den Magen. Ich spürte Facundas Arme, die mich auffingen. Da ertönte ein Pfiff und man befahl uns, das Zelt zu verlassen. Ohne darüber nachzudenken, griff ich tränenblind nach dem Kreuz und schob es mir in den Ausschnitt. »Dieses Kreuz ist magisch, Camillo. Nichts von dem, was ich besitze, möchtest du haben, ich weiß. Aber wenn ich sterbe, dann nimm bitte dieses Kreuz und trage es anstelle von dem, das du jetzt um den Hals hast, und leg es nie ab, denn es soll dich beschützen, wie es mich beschützt hat. Es ist getränkt mit der Treue, der Unschuld und der Kraft von Apollonio Toro, der es so viele Jahre an seine Brust getragen hat, und der starb, weil er deinem Onkel Juan Martin das Leben retten wollte. Toretto ist mein Schutzengel gewesen, und er soll auch deiner sein. Versprich mir das, Camillo.« Als ich mich an diesem Abend auszog, sah ich den Abdruck, den das plumpe Holzkreuz unter dem Druck des BHs auf meiner Haut hinterlassen hatte, und weinte noch einmal lange um Toretto, um Facunda, die ihn so geliebt hatte, und um die anderen Frauen, die ihre Toten gefunden hatten, und um mich. Ich dachte an mein Haus, an die Bankkonten, an die Investitionen in Immobilien, an die Unmengen von Antiquitäten und anderem Schnickschnack, die ich auf Auktionen erworben hatte, an meine Bekannten aus meiner Gesellschaftsschicht, an meine unzähligen Privilegien. Und ich fühlte mich ausgelaugt, als würde ich einen Karren ziehen müssen, der mit all dem beladen war, und dazu mit dem Gewicht von vergeudeter Zeit. Ich machte mir keine Vorstellung davon, dass diese Nacht der Beginn meines zweiten Lebens sein würde. Die Namen der Opfer aus der Höhle wurden offiziell über Monate nicht bekannt gegeben, und die Presse wagte es nicht, sie an der Zensur vorbei zu veröffentlichen, auch wenn man längst wusste, um wen es sich handelte. Ich vermute, dass Facunda ihren Angehörigen von Toretto erzählte und auch einigen ihrer Bekannten. Aber ich konnte nur mit Edelwina und Miss Taylor über ihn sprechen, die damals noch lebte. Sie waren die einzigen, die sich noch an diesen geliebten Hünen erinnerten. Und außerdem schrieb ich an Juan Martin, der sich seit Jahren fragte, was mit Toretto geschehen war, nachdem er ihm geholfen hatte, über die Grenze zu kommen. Deshalb schrillten in mir alle Alarmglocken, als Julian Bravo ihn erwähnte. Bei einer seiner dringenden Reisen in geschäftlichen Angelegenheiten, wie er das auch nannte, wenn es um Geldwäsche ging oder um den Transport illegaler Fracht, machte er in der Hauptstadt Station. Wie üblich kam er vorbei und blieb zum Abendessen, weil Edelwina Ente in Kirschsoße zubereitet hatte, sein Lieblingsgericht. Er war noch immer dieser gut aussehende, athletische Mann von einst, der heitere und selbstsichere Verführer. »Hast du mich vermisst?« fragte er lachend. Kein bisschen. Was macht Anushka? Anushka war Fotomodell und ständig matt, weil sie nichts aß, die Ärmste, und ihr Leben hungrig verbrachte. Ihr hatte er ebenfalls die Ehe versprochen, genau wie Zoraida. Und er hielt sie seit Jahren hin. Sie langweilt sich. Und du, Violetta, was hast du getan in letzter Zeit? Ich war in Nahuel. Ach. Wegen dieser Toten aus der Höhle, nehme ich an. Woher weißt du davon, wenn du nicht mal hier wohnst? Man hat die Leichen von 15 Verschwundenen gefunden. Die Polizei hatte sie in den Tagen nach dem Putsch festgenommen, sie ermordet, ihre Leichen versteckt. Das war nicht das erste Mal und wird nicht das letzte Mal gewesen sein, sagte er, in das Etikett der Weinflasche vertieft. In der Kaserne haben sie Stücke von Kleidung und andere Sachen aus der Höhle gezeigt. Ich war mit Fakunda dort. Und habt ihr was gefunden von Torito? Sagte er beiläufig und füllte sein Glas. Und genau da, an meinem Tisch bei einer Schüssel Ente in Kirschsoße und einer Flasche Cabernet Sauvignon, fügten sich zu guter Letzt alle losen Teile des Puzzles und vervollständigten, wer Julian Bravo war. Über Jahre und Jahre hatte ich Hinweise, Zeichen, Indizien und Beweise gefunden. Aber ich hatte das Offensichtliche nicht sehen wollen, weil es bedeutet hätte, mir die eigene Mittäterschaft einzugestehen. Ich dachte an meine arme Tochter, an ihr tragisches Leben, die Drogen, das Elend, die Prostitution, den mit einem Schuss in den Nacken getöteten Joe Santoro, die Angst, die sie vor ihrem Vater hatte und die derglich, die auch Juan Martin empfand. Ich dachte auch an meine eigene Furcht, an die früheren Schläge und Erniedrigungen, an die Gangstergestalten von der Mafia, die Agenten vom CIA, an die Geldbündel und die Waffen, an seine Verbindung zur Junta. Wie hatte ich das alles zulassen können? Julian wusste, was mit Torito passiert war. Er hatte es immer gewusst. Genau wie er gewusst hatte, dass Juan Martin in Argentinien Zuflucht gefunden hatte, was er mir länger als 4 Jahre verheimlichte. Ich kann nicht beweisen, dass er verantwortlich war für Toritos Tod. Aber es ist möglich, dass er ihn denunziert hat, um ihn loszuwerden, nachdem Juan Martin in Sicherheit war. Er konnte keine Zeugen gebrauchen. Auf jeden Fall wusste er, dass seine Leiche in dieser Höhle lag. Und er wusste auch, dass dort noch weitere Tote waren. Julians Motto lautete, dass der Zweck die Mittel heiligt. Er hatte die zweifelhaftesten Mittel für seine Zwecke eingesetzt. Und das bei völliger Straffreiheit. Der Moment war gekommen, dass ich sein Motto etwas abwandelte. Sein Ende heiligte meine Mittel. Am Tag nach diesem augenöffnenden Abendessen bestieg ich ein Flugzeug nach Miami, um mit Zoraida Abreu zu sprechen, ehe Julian zurückkehrte. Wie bei früheren Gelegenheiten erwartete ich sie in der Bar des Hotels Fontainebleau. Wir brachten einander auf den neuesten Stand über unser Leben. Iris verlief mehr oder weniger wie früher. Sie spielte weiter die Rolle der Sekretärin, Buchhalterin, Haushälterin, Geliebten und Vertrauten von Julian Bravo. Ich bin rund um die Uhr bei ihm angestellt, sagte Zoraida bitter. Immerhin gut bezahlt. Das Geld wiegt die Ausbeutung nicht auf. Ich habe außer ihm kein Leben. Er ist eifersüchtig. Er hat mir nicht erlaubt, Kinder zu haben. Und er liebt mich nicht mehr. Du könntest dich trennen. Das würde er niemals zulassen. Er braucht mich zu sehr. Aber warum bleibst du bei ihm? Weil er mich eines Tages heiraten wird, und sei es auch nur, damit ich ihn im Alter pflege. Hast du Angst vor ihm? Früher hatte ich Angst, inzwischen nicht mehr. Inzwischen will ich es ihm heimzahlen. Ich bin es leid, sagte sie. Deshalb bin ich hier, Soraida. Und ich erzählte ihr von Anushka, die laut Julian die teuerste Frau seines Lebens war. Anushka war cleverer gewesen als Soraida und ich. Sie machte Julian weiß, sie sei unfruchtbar, und eröffnete ihm bei passender Gelegenheit, dass sie schwanger war. Das sei das Ende ihrer Karriere als Model, behauptete sie, obwohl sie schon 35 war und sowieso nicht mehr leicht an Aufträge kam. Julian weigerte sich, sie zu heiraten, und er lebte auch nie mit ihr unter einem Dach. Aber er hielt sie und das Mädchen, das sie bekamen, großzügig aus. Soraida hatte Julians unzählige Betrügereien ertragen, die vielen unrühmlichen, kurzlebigen Techtelmechtel. Aber sie hatte nicht geahnt, dass er seit Jahren eine Geliebte und eine Tochter hatte. Wenn er die Mutter dieses Kindes nicht geheiratet hatte, dann würde er sie erst recht nicht heiraten. Das war ihr sofort klar. Unbegreiflich war ihr dagegen, wie Julian das so lange vor ihr hatte geheim halten können und wie er für diese Frau aufkam, ohne dass sich das in seiner Buchhaltung niederschlug. Sie führte die offiziellen Bücher und außerdem die über sämtliche illegale Transaktionen, die außer ihr niemand zu Gesicht bekam. Sie hatte sich etwas darauf eingebildet, dass kein Dollar ohne ihr Wissen durch Julians Hände ging. Als wir uns verabschiedeten, versicherte sie mir, Julian werde den Tag verfluchen, an dem er ihr begegnet war. Soraida Abreus Rache war kurz und heftig. Während ich zurück nach Hause flog und meine Schuldgefühle darüber, was ich gerade losgetreten hatte, gegen die Befriedigung abwog, für Gerechtigkeit zu sorgen, rief Soraida Abreu ihre erste Liebe an, einen Anwalt, den sie mitsamt ihrem Hochzeitsring hatte sitzen lassen, als sie Julian kennenlernte. Soraida blieb geschützt in der Anonymität, während ihr Anwalt bei einem Sonderermittler für Verbrechensbekämpfung in der Abteilung Inlandsteuern Anzeige gegen Julian Bravo wegen Betrugsabsprachen und Steuerhinterziehung erstattete. Um die Glaubwürdigkeit seiner Klientin zu belegen und ihr Straffreiheit zu sichern, konnte der Anwalt Beweismittel beibringen, die auf anderen Wegen zu beschaffen Jahre in Anspruch genommen hätte. Die geheimen Kassenbücher, die Liste der Scheinfirmen in Panama und auf den Bermudas, Zahlenkombinationen der Tresore, in denen Bargeld, Drogen und Dokumente lagerten, die Namen von Verbindungsleuten aus dem organisierten Verbrechen. Allein in Bezug auf die ausstehenden Steuern der letzten 5 Jahre belief sich dieser Fall auf mehrere Millionen Dollar, erklärte der Sonderermittler dem zuständigen Bundesstaatsanwalt. Soraida lieferte auch Informationen über den Transport von Betäubungsmitteln in Julian Bravos Flugzeug, was dazu führte, dass er festgenommen und inhaftiert werden konnte, damit er die USA nicht verließ. Die Ermittlungen, die unter gewöhnlichen Umständen 2 oder 3 Jahre in Anspruch genommen hätten, waren dank der von Soraidas Anwalt vorgelegten Beweise nach 11 Monaten abgeschlossen. Julian bezahlte die Strafe und die Steuern, die er schuldete, inklusive der Zinsen, und beauftragte eine Anwaltskanzlei, die für ihre Verteidigung von Kriminellen bekannt war und ihr es schaffte, seine Gefängnisstrafe auf 4 Jahre zu drücken und dafür zu sorgen, dass er sie in einem Bundesgefängnis für Wirtschaftskriminelle verbüßen konnte, in dem keine größeren Sicherheitsvorkehrungen herrschten. Er hätte eine weit höhere Strafe verdient gehabt, aber verurteilt wurde er nicht für seine Todsünden, sondern nur für ein paar seiner lässlichen Vergehen. In diesen Jahren büßte er das Vertrauen seiner früheren Kunden ein, die auf keinen Fall ins Visier irgendwelcher Fahnder geraten wollten. Und ich glaube, sogar der US-Geheimdienst ließ ihn fallen. Aber er hatte eine Menge Geld gemacht und konnte einen großen Teil davon retten. Er verließ das Gefängnis schlank, kräftig und gesund, weil er die Langeweile im Fitnessraum bekämpft hatte und war fast noch genauso reich wie zuvor. Eines Tages schneite er bei mir herein und tat, als hätten wir uns erst letzte Woche gesehen. Ich wohnte inzwischen in einem anderen Viertel, aber er hatte keine Mühe, mich zu finden. Er kam, um mir zu berichten, er habe sich aus dem Geschäftsleben zurückgezogen und sich eine Farm im argentinischen Teil Patagoniens gekauft, um seine alten Tage mit der Zucht von Schafen und edlen Pferden zu verbringen. Und das würde er gern in guter Gesellschaft tun. Wir beide sind ja recht alt und alleine. Wir sollten heiraten, Violetta, sagte er. Ich begriff, dass er mich nicht verdächtigte, an seinem Schiffbruch in Miami beteiligt gewesen zu sein. Ich lehnte seinen Vorschlag ab und fragte ihn noch einmal nach Anushka. Die habe einen Industriellen aus Brasilien geheiratet, sagte er, und ihm zuvor gestanden, dass er nicht der Vater des Mädchens war, für das er über Jahre gezahlt hatte. Wir wohnten inzwischen nicht mehr in der alten Wohnung gegenüber vom japanischen Garten, der jetzt Park des Vaterlands hieß. Denn nachdem José Antonio und Miss Taylor gestorben waren, war sie für uns zu groß und sie passte auch nicht zu meinem neuen Lebensgefühl. Zunächst waren da die Frauen, die ich an dem Tag kennenlernte, als wir die Hinterlassenschaften aus der Höhle identifizierten. Ich begann sie eine nach der anderen zu besuchen, fast immer in Begleitung von Facunda. Nach und nach wurde ich Teil der Gruppe. Facunda schlug vor, sich jeden Freitag auf dem Hof zu treffen. Zu dieser Zeit hatte ich auch wieder Kontakt zu Anton Kusanovic und lernte seine Tochter Mailen kennen, eine hagere 12-Jährige, die nur aus Ellbogen, Knien und Nase bestand und sich streng wie ein Notar als Feministin vorstellte. Ich fragte Mailen, was das für sie hieß, und sie sagte, sie würde gegen das Patriarchat kämpfen, also eigentlich überhaupt gegen die Männer. Die Entschlossenheit, mit der dieses Mädchen ihr Vorhaben vertrat, beeindruckte mich damals. Von diesen Frauen auf dem Land lernte ich, dass Mut ansteckend ist und die Stärke in der Anzahl liegt. In den Freitagstreffen erfuhr ich, dass es schon seit Jahrzehnten etliche Frauengruppen mit unterschiedlichen Anliegen gab, die selbst das Machotum des Militärs nicht zerrieben hatte. Sich für etwas stark zu machen, war in der Diktatur schwieriger, aber nicht unmöglich. Ich nahm Kontakt auf zu Gruppen, die sich für ein Gesetz zur Ehescheidung einsetzten. Dort traf ich Arbeiterinnen, Frauen aus der Mittelschicht, Angestellte, Künstlerinnen, Intellektuelle. Ich nahm an Treffen teil, um etwas zu lernen und hatte selbst nichts beizutragen, bis ich schließlich eine Form fand, um zu helfen. Unterdessen stahlst du dich aus der Schule davon, um die Arbeitersiedlung zu besuchen, in der Albert Benoit lebte, der Priester, der die Höhle mit den Toten geöffnet hatte. Der Franzose war dein Held. Als verurteilter Staatsfeind predigte er das Evangelium des werktätigen Christus und die Theologie der Befreiung. Er trat mit ausgebreiteten Armen den Panzerfahrzeugen und Maschinengewehren der Soldaten entgegen, um zu verhindern, dass sie gegen die Siedlungsbewohner vorrückten, bot aber auch der aufgebrachten, mit Steinen bewaffneten Menge die Stirn und beschwichtigte sie, ehe es zu einem Massaker kam. So wie er seine Brust in Kugeln darbot, warf er sich auch einmal bäuchlings vor die Räder eines Militärlasters, um ihn zu stoppen. Und du, Camillo, immer hinterher, zwischen den Jugendlichen aus der Siedlung, einer mehr unter den Habenichtsen, die der institutionalisierten Gewalttätigkeit wie Benoit mit ausgebreiteten Armen entgegentraten. Ist die Saat deiner Berufung dort gelegt worden, zwischen Steinen, Kugeln und Tränengas? Andere Geistliche wurden festgenommen und ermordet, aber vom Himmel behütet wurde Benoit nur des Landes verwiesen. Ich sorgte dafür, dass für mich genug übrig wäre, um auskömmlich zu leben und meinen Enkel abzusichern, und mit dem Rest gründete ich die Nieves-Stiftung. Wenn ich diese Welt verlasse, wird sie das sein, was von mir bleibt, denn dieses Geld wird, gut angelegt, noch einige Zeit Zinsen bringen und zu etwas Nütze sein. Die Welt, unser Land und unser Leben änderten sich tiefgreifend zu Beginn der 90er Jahre. 1989 war die Mauer in Berlin gefallen. Und wir hatten im Fernsehen verfolgen können, wie ausgelassene Berliner mit ihren Hämmern in einer einzigen Nacht die Sperre einrissen, die Deutschland 28 Jahre lang geteilt hatte. Wenig später war der Kalte Krieg zwischen den USA und der Sowjetunion offiziell vorüber, und für eine zu kurze Zeit atmeten wir auf und hofften auf Frieden. Aber irgendwo herrschte immer Krieg. Von wenigen traurigen Ausnahmen abgesehen, fing unser geplagter Kontinent damit an, sich von den jüngsten Heimsuchungen aus Caudillos, Revolutionen, Guerillas, Militärputschen, Tyranneien, Morden, Folter und Völkermorden zu erholen. Hierzulande brach die Diktatur unter ihrem Eigengewicht zusammen, half ein gemeinschaftlicher Ruck ohne Gewalt und Lärm von unten nach. Und eines Morgens erwachten wir, und sie war da, die Demokratie, die den Jungen unbekannt und den Alten entfallen war. Jubelnd gingen wir auf die Straße, und du verschwandst für 2 Tage in der Siedlung, wo du so viele Freunde hattest. Dort waren die Vorbereitungen für ein Fest im Gange, um Albert Benoit willkommen zu heißen, der seinen Koffer in Frankreich nie ausgepackt hatte, weil er nur darauf wartete, in seine Wahlheimat zurückzukehren. Die Menschen, die er mit ausgebreiteten Armen gegen Panzer und Schüsse verteidigt hatte, bereiteten ihm jetzt einen triumphalen Empfang. Erst gab es eine Übergangsregierung, eine vorsichtige Demokratie unter Vorbehalt, die mehrere Jahre bestand. Sie brachte nicht das von der Propaganda der Diktatur vorhergesagte Chaos. Wer sich in unserem Wirtschaftssystem zuvor in skandalöser Weise bereichert hatte, behielt seine Macht. Niemand bezahlte für die begangenen Verbrechen. Die politischen Parteien, die im Dunkeln überlebt hatten, tauchten wieder auf und neue entstanden. Die totgeglaubten Institutionen erwachten zu neuem Leben, und wir hielten uns an die stillschweigende Vereinbarung, schlugen keinen Krach und reizten das Militär nicht. Der Diktator ging seelenruhig nach Hause, seine Anhänger ließen ihn hochleben, und die Rechte schützte ihn. Die Presse schüttelte die Last der Zensur ab, und nach erfuhren wir von den düstersten Ereignissen der zurückliegenden Jahre. Aber die Losung lautete, über alles den Mantel des Vergessens zu breiten, um die Zukunft aufzubauen. Unter den Geheimnissen, die mit der Pressefreiheit ans Licht kamen, war auch das um die Colonia Esperanza, die vom Militär über Jahre abgeschirmt worden war und schließlich von der Regierung geöffnet werden konnte. Auf dem Gelände war ein Geheimgefängnis betrieben worden, wo an politischen Gefangenen medizinische Experimente durchgeführt und viele hingerichtet worden waren. Der Anführer entkam unbeschadet und lebte offenbar bis zu seinem Tod unbehelligt in der Schweiz. Es gab einen riesigen Wirbel, weil sich bestätigte, was Jahre zuvor in Deutschland veröffentlicht worden war, dass nämlich auch die Mitglieder der Kolonie, sogar die Kinder, Opfer einer Terrorherrschaft geworden waren. Im Fernsehen wurden einige Leute gezeigt, die etwas mit der Kolonie zu tun gehabt hatten, darunter auch Fabian Schmidt-Engler. Er sah ganz anders aus als der Ehemann meiner Jugendzeit. Er war 76, war dick geworden und hatte kaum noch Haare auf dem Kopf. Wäre sein Name nicht genannt worden, ich hätte ihn vielleicht gar nicht wiedererkannt. Man erwähnte die angesehene und ehrbare Familie Schmidt-Engler, die im Süden ein Geflecht aus florierenden landwirtschaftlichen Betrieben und Hotels aufgebaut hatte. Es hieß, Fabian habe als Bindeglied zwischen der Kolonie und dem Sicherheitsapparat des Militärs gedient, aber nicht gewusst, welche Abscheulichkeiten auf dem Gelände verübt wurden. Und persönlich wurde er keiner Verbrechen beschuldigt. Ich suchte überall nach Informationen über Julian Bravo und seine geheimnisvollen Flüge, fand aber nichts. Erwähnt wurden nur die Militärhubschrauber, mit denen die Gefangenen transportiert worden waren, aber nicht die kleinen Privatjets, in denen er unterwegs gewesen war. Das war das letzte Mal, dass ich etwas von Fabian hörte, bis er im Jahr 2000 starb und ich seine Todesanzeige in der Zeitung las. Er hinterließ eine Frau, zwei Töchter und mehrere Enkelkinder. Ich erfuhr, dass die Töchter adoptiert waren, weil er offenbar auch mit seiner zweiten Frau keine Nachkommen hatte zeugen können. Es freute mich, dass er die Familie noch gegründet hatte, die er mit mir nicht haben konnte. Juan Martin kam mit seiner Frau und meinen Enkelkindern, um den politischen Wandel zu feiern. Die schwarze Liste gab es nicht mehr. Eigentlich wollte er einen Monat bleiben, den Norden und den Süden bereisen, die schönsten touristischen Ziele ansteuern. Aber schon nach 2 Wochen war ihm klar, dass er nicht mehr hierher gehörte, und unter einem Vorwand kehrte er nach Norwegen zurück. Dort hatte er sich viele Jahre hindurch als Ausländer gefühlt, aber diese 2 Wochen genügten, um ihn vom Heimweh, dem Übel der Exilierten, zu heilen. Und damit schlug er endgültig Wurzeln in dem Land, das ihn aufgenommen hatte, als sein Vaterland versagte. Seit damals hat er uns noch manchmal besucht, und er kommt immer allein. Offenbar hat unser Land auf seine Frau und seine Kinder nicht so einen guten Eindruck gemacht wie auf Harald Fieske. Auch mein Leben änderte sich in diesen Jahren. Es begann ein neuer Abschnitt für mich. In das Jahrzehnt nach meinem 70. brach ich guten Mutes auf, frei von materiellen Zwängen und mit einer neuen Liebe. Harald war der ideale Gefährte für diesen Lebensabschnitt, und ich kann dir aus umfassender Sachkenntnis heraus versichern, dass es auch im Alter möglich ist, sich so heftig und leidenschaftlich zu verlieben wie in jungen Jahren. Einziger Unterschied ist das Gefühl von Dringlichkeit. Man hat keine Zeit mehr für Schwachsinn. Harald liebte ich ohne Eifersucht, Streitereien, Ungeduld, Unduldsamkeit und anderes, was einem das Leben schwer macht und eine Beziehung besudelt. Seine Liebe zu mir war gelassen, völlig anders als das fortlaufende Drama, das ich mit Julian erlebt hatte. Mit der Rückkehr zur Demokratie schüttelten etliche der Frauenorganisationen, die meine Stiftung unterstützte, die Last der militärischen Macho-Mentalität ab. Sie blühten auf und bestehen bis heute fort. Die Stiftung fand schließlich zu ihrer Aufgabe. Zu Beginn verteilte sie Geld mit der Gießkanne, bis ich mir über eine Zielsetzung klar wurde, die sie seither verfolgt und nach meinem Tod hoffentlich beibehält. Etwas gegen häusliche Gewalt zu tun. Angeregt wurde das durch Susanna, die kleine Schwester von Edelwina. Eines Tages erschien eine Frau mit einem Säugling und einem kleinen Mädchen in Windeln, das noch kaum laufen konnte, auf Santa Clara und übergab die beiden der Obhut von Facunda und Narcisa. Es waren die Kinder von Susanna, die mit einem gebrochenen Arm und mehreren gebrochenen Rippen im Krankenhaus lag. In einem Tobsuchtsanfall war ihr Mann mit dem Gürtel auf sie losgegangen und hatte sie bewusstlos getreten. Es war nicht das erste Mal, dass Susanna ins Krankenhaus kam. Ich war in der Woche gerade auf dem Hof. Susanna muss diesen Mann sofort verlassen. Die Gewalt wird nur immer schlimmer, sagte ich zu Facunda. Das traut sie sich nicht, Violetta. Er hat damit gedroht, sie umzubringen. Und die Kinder auch. Sie muss sich verstecken. Wo denn? Bei mir, Facunda. Ich hole sie ab, wenn sie aus dem Krankenhaus entlassen wird. Kümmer du dich darum, dass die Kinder bereit sind. Ich brachte die dünne, verschüchterte Susanna mit ihrem Gipsarm und ihren beiden Kindern zu mir, wo Edelwina sie schon erwartete. Unterwegs hatte ich Zeit, über meine eigene Geschichte nachzudenken. Ich hatte die Misshandlungen von Julian Bravo jahrelang über mich ergehen lassen, hatte das nicht als häusliche Gewalt gesehen, sondern ihn sogar entschuldigt. Das war ein Unfall. Ihm ist die Hand ausgerutscht, weil er zu viel getrunken hatte. Es geht ihm nicht gut. Und er hat es an mir ausgelassen. Aber das kommt nicht wieder vor. Er hat es versprochen. Er hat mich um Verzeihung gebeten. Nichts band mich an ihn. Ich hatte ihn nicht nötig. Ich war frei und konnte für mich selbst sorgen. Trotzdem hatte ich Jahre gebraucht, um diese Misshandlungen zu beenden. Angst? Ja, die spielte eine Rolle. Aber auch Unsicherheit, emotionale Abhängigkeit, Entscheidungsschwäche und dieses Schweigegebot, das es mir unmöglich machte, über das zu sprechen, was mir widerfuhr. Ich blieb allein damit. Und so, Camillo, gab ich meiner Stiftung eine konkrete Aufgabe. Sie hat mich auf Trab und lebendig gehalten. Glaub mir, die Idee, dich mit Mylen Kuzanovic zu verkuppeln, habe ich schon lange aufgegeben. Ich weiß, du wirst Priester sein bis zum Tod. Zu deinem, nicht zu meinem. Es war Zufall, dass sie am Horizont erschien, als du in Afrika warst. Sie brauchte Geld von meiner Stiftung für ein Programm zur Sexualaufklärung und Empfängnisverhütung. Wir hatten zum ersten Mal eine Frau ins Präsidentenamt gewählt und sie räumte Frauenfragen Priorität ein, vor allem dem Kampf gegen die hierzulande grassierende häusliche Gewalt, die sie als nationale Schande bezeichnete. Ich traf mich zu Beginn ihrer Amtszeit mehrfach mit ihr, weil meine Erfahrung nützlich für sie sein konnte. Der Auftrag meiner Stiftung deckte sich vollständig mit ihren Vorhaben, die Gewalt anzuklagen, zu informieren, aufzuklären, die Opfer zu schützen und die Gesetze zu ändern. Ich dachte, das neue Frauenministerium hat dafür ein Programm an den Schulen, sagte ich zu Marlene. Sie erklärte mir, dass die Mittel, wie immer, für die abgelegenen ländlichen Gebiete und die indigenen Gemeinschaften nicht ausreichten. Sie habe ehrenamtliche Helferinnen und bekomme das Material von der Regierung gestellt, benötige aber Jeeps für den Transport und ein Budget für Benzin und den Unterhalt der Ehrenamtlichen, während sie unterwegs waren. Wir überschlugen die Kosten und wurden uns binnen einer Viertelstunde einig. Vom Büro aus gingen wir in ein Restaurant, in dem das Essen zwar eine Strapaze für die Galle, dafür aber köstlich war. Und noch bevor wir beim Nachtisch ankamen, schlug ich ihr vor, in meiner Stiftung zu arbeiten. Ich werde in 2 Jahren 90. Zur Ruhe setzen will ich mich nicht. Aber ich brauche Unterstützung, sagte ich. Seitdem ist sie zu einer Tochter für mich geworden und ein Teil unserer winzigen Familie. Nach weniger als 6 Monaten leitete sie wie selbstverständlich die Nieves-Stiftung. Ich trat in das letzte Jahrzehnt meines Lebens ein, aber weil ich gesund war und Harald bei mir, merkte ich nicht, wie ich mich den Gefilden des Todes näherte. Wir leben unser Leben, schieben die unumstößliche Tatsache beiseite, dass wir sterben werden, und daran ändert sich auch mit 90 nichts. Ich dachte weiter, ich hätte noch viel Zeit vor mir, bis Harald starb. Wir waren 2 alte Romantiker, legten uns abends Hand in Hand ins Bett und erwachten morgens aneinander geschmiegt. Weil ich Frühaufsteherin bin, wurde ich vor ihm wach und konnte eine gesegnete halbe Stunde im Halbschlaf in der Dunkelheit und Stille unseres Zimmers liegen und mich bedanken für so viel geteiltes Glück. Das ist meine Art zu beten. Harald fehlte mir sehr. Eigentlich müsste er hier sein, mich in meinen letzten Tagen an die Hand nehmen. Ich habe diesen Mann so geliebt. Ich verzeihe ihm nicht, dass er mich im Stich gelassen hat. Er war so gesund und ich nicht darauf gefasst, dass sein Herz plötzlich stehen bleibt. Wie unhöflich von ihm, vor mir zu sterben. Er war doch 13 Jahre jünger. Es geschah an meinem 95. Er starb mitten auf meinem Geburtstagsfest mit dem Sektglas in der Hand. Harald hatte ein schönes Leben und einen schönen Tod, denn er ging singend, trinkend und verliebt. Aber für mich war es ein Tiefschlag. Es brach mir das Herz. Ich weiß noch, wie ich mit 64 drauf und dran war, mich dem Altwerden zu überlassen. Und wie Toritus Kreuz mich damals zwang, den Kurs zu ändern und ein neues Leben zu beginnen. Wie es mir ein Ziel schenkte, eine Möglichkeit, nützlich zu sein und eine wundervolle Freiheit der Seele. Ich warf jede Menge Ballast ab und entledigte mich meiner Ängste, außer der einen, dass dir etwas zustoßen könnte, Camillo. Die kommenden 35 Jahre lebte ich mit gleichbleibend jugendlichem Schwung. Der Spiegel führte mir die unvermeidlichen Veränderungen des Alterns vor Augen, aber innerlich spürte ich nichts davon. Weil sich das Altern so gemächlich vollzog, traf mich das Greisentum unvermittelt. Alt zu sein ist etwas anderes als eine Greisin zu sein. Der Selbsterhaltungstrieb sorgt dafür, dass ich länger lebe, als es die Würde gebietet. In den letzten 3 Jahren hat die Natur mich unerbittlich meiner Kraft beraubt, meiner Gesundheit, meiner Unabhängigkeit, bis ich zu der Greisin wurde, die ich jetzt bin. Noch mit 97 fühlte ich mich nicht alt. weil ich meine Vorhaben verfolgte, neugierig auf die Welt war und mich angesichts einer geschlagenen Frau empören konnte. Ich dachte nicht an den Tod, weil das Leben mich begeisterte. Ich hatte 2 Jahre ohne Harald verbracht, ohne den Mann, der mich in meinem langen Leben am glücklichsten gemacht hat. Aber ich war nicht allein, denn ich hatte dich, Edelwina, Marlene und all die Frauen, mit denen wir in der Nieves-Stiftung zusammenarbeiteten. Und dann stürzte ich, wie du weißt, auf der Treppe. Nicht weiter schlimm. Eine Routineoperation für ein neues Hüftgelenk und einige Monate Training, bis ich wieder laufen konnte. Aber allein ging das nicht mehr. Ich musste einsehen, dass ich auf Hilfe angewiesen bin. Mit Demut schmerzt die tägliche Demütigung, abhängig zu sein weniger. Und die körperliche Einschränkung brachte ein unverhofftes Geschenk mit sich. Eine große geistige Freiheit. Ich hatte keine Pflichten mehr, konnte mich damit beschäftigen, all das hier nach und nach für dich aufzuschreiben und mich seelisch auf meinen Fortgang vorzubereiten. Nach der Operation entschloss ich mich, auf den Hof nach Santa Clara zu ziehen, weil ich ahnte, dass es meine letzte Zeit sein würde und es ein Jammer gewesen wäre, sie in der Stadt zu verbringen. Edelwina ist hier geboren und uns beiden geht es hier am besten. Ringsum wachsen Jasmin und Hortensien und den Eingang umrahmt eine pinkfarbene Bougainvillea. Ich habe mein Bett und ein paar Möbel mitgebracht. Es ist sehr heimlich hier und zwischen den 4 Wänden spüre ich die Anwesenheit derer, die hier früher gelebt haben. Meine Mutter und meine Tanten, die Rivas, Facunda und Torito. Bis zum Friedhof von Nahuel ist es nicht weit. Dort liegen meine Liebsten, sogar Harald. Dort ruht die Asche deiner Mutter in einer Urne aus Ton. Und es gibt ein Grab für Torito, auch wenn wir nie wissen werden, ob die Knochen, die man uns übergab, seine waren oder die eines anderen. Und dort wirst du mich in dem kompostierbaren Sarg bestatten, der im Vogelbauer auf mich wartet. Bitte denk daran, dass alles, was in Sacramento im Keller steht, für Edelwina und ihre Wohnung ist, in die sie einziehen wird, sobald sie mich los ist. Dann wird sie endlich ausschlafen können, im Bett frühstücken und hier auf dem Hof, der ihr ja schon gehört, den Sommer verbringen. Sie wird das ruhige Leben führen, das sie verdient. Ich gehe davon aus, dass dein gesamtes Erbe für die Armen ist. Deshalb hinterlasse ich dir ausschließlich Geld, abzüglich dessen, was Edelwina bekommt und dessen, was Juan Martin und der Stiftung zusteht, wie in meinem Testament geregelt. Ich bin 1920 während der Grippepandemie geboren und ich werde 2020 während der Corona-Pandemie sterben. Ich habe vieles erlebt und reichlich Erfahrungen gesammelt. Aber weil ich mit den Gedanken woanders oder sehr beschäftigt war, lässt meine Weisheit zu wünschen übrig. Sollte das mit der Wiedergeburt stimmen, müsste ich zurückkehren, um zu vervollständigen, was mir fehlt. Eine beängstigende Vorstellung. Lebe wohl, Camillo. Das ist das Ende. Seit Tagen liege ich im Sterben und gleite durch meine Erinnerungen gewiss schon seit einer Woche. Und jetzt sitzt da am Fußende meines Bettes eine Frau. Ich nehme an, sie ist der Tod und lädt mich ein, ihr zu folgen. Ich kann nicht mehr recht unterscheiden, wann Tag ist, wann Nacht. Und es spielt keine Rolle, weil der Schmerz und die Erinnerung nicht mit der Uhr gemessen werden. Das Morphium macht mich müde und bringt mich in die Gegenden von Traum und Wahn. Edelwina musste das Bild mit den beiden chinesischen Bauern abhängen, das immer gegenüber von meinem Bett hing, weil das sonst reglose Paar mit seinem Picknickkorb und den kegelförmigen Strohhüten den Rahmen verließ und in Flechtsandalen durch mein Zimmer schlurfte. Die sonderbaren Bauern gingen fort ins große Haus der Kamelien, wo mein Vater sie rauchend in der Bibliothek erwartete. Den Reis der Hoffnung haben sie mitgenommen. Manchmal steige ich auf wie eine Rauchsäule und sehe mich von oben in diesem Bett nach Atem ringen, so klein geworden, dass ich mich unter der Zudecke kaum abzeichne. Ach, wie wunderbar, sich von diesem Körper zu lösen und zu schweben. Frei. Sterben ist so mühsam, Camillo. Ich nehme an, es besteht keine Eile. Denn tot werde ich lange Zeit sein. Trotzdem ist dieses Warten zermürbend. Mir tut es nur leid, dass wir nicht mehr zusammen sein werden. Aber solange du an mich denkst, werde ich dir irgendwie nah sein. Auf meine Frage, ob du mich vermissen wirst, hast du geantwortet, ich würde immer in einem Schaukelstuhl in deinem Herzen sitzen. Du kannst ganz schön kitschig sein, Camillo. Ich glaube nicht, dass du mich vermissen wirst, weil du alle Hände voll zu tun hast mit deinen heillosen Armen und keine Zeit haben wirst, an mich zu denken. Aber ich hoffe, meine Briefe werden dir fehlen. Wenn meine Abwesenheit dich ein bisschen traurig macht, wird Marlene dich trösten. Ich denke, sie ist verliebt in dich. Eure Absprache, nur Freunde zu sein, hält nie und nimmer auf Dauer. Ich habe zu lange gelebt, um an Keuschheitsgelübde und derlei Unsinn zu glauben. Außerdem habe ich gehört, wie du sagtest, Zölibat und Keuschheit sei nicht dasselbe, du Jesuit. Edelwina weint, wenn sie glaubt, ich würde sie nicht hören. Sie ist meine beste Freundin gewesen und meine Stütze in diesen Jahren der ungelenken Knochen, in denen ich sogar Hilfe brauchte, um aufs Klo zu gehen. Bald werde ich diesen abgehalfterten Körper verlassen, der mir ein ganzes Jahrhundert hindurch so gut gedient hat, der nun aber am Ende ist. Geht es ans Sterben, Edelwina? Ja, Signora. Haben Sie Angst? Nein. Ich bin froh und neugierig. Was ist wohl auf der anderen Seite? Ich weiß nicht. Frag Camillo danach. Das habe ich getan, Signora. Er sagt, er weiß es auch nicht. Wenn Camillo es nicht weiß, dann ist da nichts. Es stimmt, dass ich froh und neugierig bin, aber hin und wieder fürchte ich mich auch. Möglich, dass auf der anderen Seite nichts als Trostlosigkeit ist. Ich dort endlos durchs All irre, rufend und rufend. Nein, so wird es nicht sein. Licht wird es geben, viel Licht. Diese Böen der Ungewissheit legen sich rasch wieder. Sie sind das Leben, das mich zurück zu sich zieht und von dem ich schwer loskomme. Edelwina möchte, dass ich beichte und die Kommunion empfange. Ich soll es ausnutzen, dass du hier bist. Sie fürchtet, dass meine Sünden zahlreich sind und ich verdammt bin. Ich weiß nicht, ob Nacht ist oder Tag. Manchmal scheint die Nacht so lang, dass sie sich mit früheren und kommenden Nächten verbindet. Wenn ich Edelwina frage, welcher Tag heute ist, sagt sie immer, welcher Sie wollen, Senor, hier sind alle Tage gleich. Sie ist weise. Sie hat erahnt, dass es nur die Gegenwart gibt. Und du, Camillo? Was denkst du über den Tod? Die Frage macht dich schmunzeln. Du hast noch immer diese Grübchen. Und deine Augen werden schmal, wenn du lachst. Auch darin gleichst du deiner Mutter. Du wirst bald 50 und hast mehr Grausamkeit und Leid gesehen als die meisten Sterblichen, strahlst aber noch weiter diese kindliche Unschuld aus. Nachdem ich ein Jahrhundert gelebt habe, kommt es mir vor, als wäre die Zeit mir durch die Finger geronnen. Wo sind diese 100 Jahre geblieben? Ich kann nicht bei dir beichten, Camillo, du bist mein Enkel. Aber wenn du möchtest, spende mir die Absolution. Dann ist Edelwina beruhigt. Die schuldlosen Seelen treiben schwerelos durchs All und werden zu Sternenstaub. Lebe wohl, Camillo. Nieves ist gekommen, um mich zu holen. Der Himmel ist heute so schön.